Ja, schönen guten Abend. Hier sind die Weltraumaffen, mal wieder. Es kommt mir vor, als hätte ich das gerade erst vor einer Minute gesagt, aber wir sind mal wieder hier, wie jeden Sonntag um 18 Uhr. Dieses Mal mit den Themen Sexualstrafrecht wurde ja diese Woche verhandelt im Bundestag und da werden wir ein wenig schauen, was da so erzählt wurde und wie da so die Reaktionen der Leute drauf waren. Und ja, dann haben wir ein bisschen was zu den Black Lives Matter Sachen in Amerika. Das Innenministerium von Deutschland verteilt Broschüren von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Damit werden wir uns ein bisschen beschäftigen. Und dann gab es in der Taz einen guten Beitrag und einen furchtbaren Beitrag. Der gute Beitrag, da ging es um das Verhältnis der Linken zu den Muslimen, hat sich da jemand mal kritisch geäußert. Und der furchtbare Beitrag, das war mal wieder angeblicher Sexismus in der Spielebranche. Dieses Mal ging es da irgendwie um E-Sports. Und dann haben wir noch so ein bisschen Updates, was die ganzen Sachen mit Berlin, den Linksextremen angeht, was da so passiert ist. Und so ein bisschen Kleinkram. Ja. Der Ja. Enthusiasmus kennt keine Grenzen, Chris. Ich weiß. Feiern rein hier. Ja, also es heißt ja jetzt endlich Nein, heißt Nein. Ja. Ja. Vorher, bis vor wenigen Tagen, hieß es ja, Nein kann praktisch alles heißen. Aber dank der unermüdlichen Lobbyarbeit, ja, von ausnahmslos Aufschrei und den ganzen Nasen heißt jetzt Nein, endlich Nein, auch wenn weiterhin fraglich ist, wie das im Ernstfall bewiesen wird. Trotzdem kann man schon mal feiern. Ja, die ganzen Leute haben auch bei der Debatte, die ich mir angehört habe, das auch angesprochen. Wie üblich, diese ganzen Kritikpunkte, die da waren, wurden angesprochen, aber das wurde alles sozusagen abgetan als nicht gerechtfertigt. Also es hieß dann da so, ja, und dann sagen die Leute, ja, das kann man ja nicht beweisen, aber das kann man ja jetzt auch nicht beweisen. Und dann wird es wieder auf irgendwelche einen auf das ist doch wichtig und so gemacht, so nach dem Motto, ja, früher, da mussten die Frauen dann sich wehren oder mussten das beweisen, dass sie sich wehren, gewehrt haben oder mussten, haben dann vor Gericht erfahren, dass es gar keine Vergewaltigung war. Und das waren so die Sprüche, die die da rausgehauen haben, was da angeblich jetzt der Unterschied irgendwie ist. Ja, aber hier das Bild zeigt ja auch schon sehr gut, wie da verquickt wird. Also diese ganze Nein heißt Nein Vergewaltigungsgeschichte mit Team Gina Lisa zu verbinden, ist auch ja endlos dumm, meiner Meinung nach, weil es sich da offensichtlich nicht um eine Vergewaltigung gehandelt hat, wenn der Anwalt von Gina Lisa sagt, es war einvernehmlich. Also Genau, und da wurde ich diese Woche in der Kommentarspalte von der Taz unter so einem selten dämlichen Beitrag belehrt, dass das ja eigentlich auch egal wäre, ob das jetzt wirklich eine Vergewaltigung war oder nicht bei Gina Lisa. Das wäre ja eigentlich auch wichtig. das ist auch, ja, Hauptsache unsere Propaganda steht im richtigen Licht, da sind die Fakten ja auch relativ egal. Da kann man auch behaupten, gewisse Bevölkerungsgruppen würden Kinder stehlen oder Brunnen vergiften. Das ist ja dann auch nur zum Zwecke der Aufklärung gewesen. Also wenn man es ganz böse machen will. Ja, es ist Hexenverfolgung im Prinzip, also der Maßstab, der da angesetzt wird, ne? Ich meine, manchmal wird ja auch in Verbindung damit Köln genannt. Und in Köln waren nicht genügend Polizisten vor Ort, um geltendes Recht durchzusetzen. Also du hast dann einmal ein Event, wo nicht genügend Polizisten da waren, und einmal ein Event, wo das Opfer vor Gericht ausgesagt hat, dass es keine Vergewaltigung war. Und deswegen brauchen wir jetzt dieses neue Gesetz. Das ist halt, ich weiß nichts, einfach nur realitätsfremd. Also, Grotesk. das wird halt nichts bringen, außer mehr Falschbeschuldigung, und das war's. Also, Erstmal wird das nur dafür sorgen, dass der Straftatbestand, der ist ja jetzt erweitert worden, das heißt, es gibt mehr Anzeigungen bei gleich vielen Verurteilungen, weil das halt genauso blöde nachzuweisen ist, wo sich dann Feministen wieder aufregen können, oh, die Vergewaltigungszahl ist von 160.000 auf 300.000 gestiegen und jetzt sind es nur noch 4% Verurteilungen, wir leben in einer Rape-Culture. Also. Ja, also das ist sozusagen die, wenn eine Ideologie Erfolg hat und in der breiten Bevölkerung ankommt, dann strebt eine Ideologie danach, sich in Gesetzen und Institutionen festzusetzen. Und damit tun sie eigentlich dafür sorgen, dass sie in der Zukunft, wie du meintest, weiterhin Propaganda verbreiten können. Also das ist alles, was sie da machen. Sie wollen damit sicherstellen, dass auch weiterhin überall ihre Posten sicher sind für ihre Propaganda. Also, ja, was ja auch diese Woche passiert ist, dass hier die ersten Verurteilungen gekommen sind von Köln. Also diese Sache, die ja angeblich, ne, mit den Lücken, die man da unbedingt schließen musste, da gibt es dann hier auch Verurteilungen. Also scheinbar kann das ja so straffrei, lückenmäßig da doch nicht so gewesen sein, weil ansonsten könnte man die Leute ja da auch nicht mit verurteilen. Die kann man verurteilen, weil sie schwarz sind, deswegen. Unser System ist rassistisch. Wahrscheinlich. Ich frage mich halt, wo hier die absolute Härte des Gesetzes hingekommen ist, die man uns versprochen hat, wenn die Leute Bewährung kriegen, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob das so das richtige Signal ist. Ja, das weiß ich auch nicht, aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch wieder so aus dem, damit sie sich nicht anhören müssen, wie rassistisch sie wären oder so. Ja, oder halt aus der formaljuristischen Ecke, von wegen Ersttat in der Richtung, bla bla. Wofür wurden die denn genau angezeigt? Für Begrapschen oder für, keine Ahnung? Es gab wohl auch ein paar richtige Vergewaltigungen bei der Aktion. Ja, aber das müssen ja nicht unbedingt die beiden gewesen sein, oder der, das muss ja nicht unbedingt, man kann die ja nur für das verurteilen, was man denen nachweisen kann. So. Außer im rassistischen Deutschland. Ja gut, da... Hat Jugendstrafe bekommen, steht hier bei Reuters. Sexuelle Nötigung und versuchter Raub war die Sache, deren sie angeklagt waren. Sexuelle Nötigung, also genau der Strafbestand, der angeblich nichts abdeckt. Ja, und der auch eigentlich gar nicht so existiert. Ja, ne, eigentlich. Ja, und wie wir jetzt hier halt schon gelernt haben, auch von dieser Initiative hier, Nein heißt Nein, gibt Täterinnen keinen Schutz, sich hier dagegen aussprechen, dass dieser Straftatbestand der sexuellen Gewalt aus Gruppen mit aufgenommen wird. Das war ja jetzt eine super tolle Doppelmoral nochmal diese Woche, dass sie da das, was sie selber bestellt haben und wo sie da die ganze Zeit für gemeckert haben, jetzt eben plötzlich doch nicht gepasst hat, weil es dann sich auch mal gegen Leute irgendwie wenden könnte, die sie dann wieder für gute Menschen halten, nämlich in diesem Fall halt eben Flüchtlinge. Und das zeigt auch wieder die ganze Doppelmoral von diesem Scheiß. Also ich finde es wirklich schon fast krankhaft, wie die da operieren. Also da sagt man zu dem einen, sagt man so, ja, das brauchen wir alles unbedingt, das müssen wir alles unbedingt haben und ja, eure Bedenken und so, die sind ja vollkommen ungerechtfertigt und das wird schon alles prima laufen und es ist ja jetzt auch schon alles doof. Und bei den anderen, da heißt es dann so, oh mein Gott, das könnt ihr doch nicht machen. Das wird doch pausenlos zu falschen Verurteilungen führen und die armen Leute und die sind ja die wirklichen Opfer oder so. Ne? Also quasi genau das Doppeldenken. Da das eine so gesehen und das andere genau andersrum gesehen. Das macht so Quatsch, unbegreiflich, du bist doch nur pro Hitler. Ernsthaft. Das ist absolut unbegreiflich für mich, wie man diese beiden Gedanken überhaupt im gleichen Kopf haben kann. Ernsthaft, also es ist halt schon faszinierend, wenn du so diesen geistigen Widerspruch siehst und dass man da einfach nicht selbstständig zu einem konkurrenten Gedanken fähig ist. Also das ist einfach, ja, faszinierend. Also. Ja, und dann haben die hier noch so einen Formbrief quasi, wo sie sagen, hier schicken sie den mal an ihren Bundestagsrepräsentanten. Ist auch ganz schön, ja. Und das ist ja in dieser Debatte da auch zur Sprache gekommen, die ganze Nummer. Da hat die eine Dame, ja, wohl kann ich ja auch mal... Ist auch geil, gebt Täterinnen keinen Schutz. Und unten drunter, bitte, bitte, gebt denen doch Schutz. Ja, es sind ja keine Täter, es sind ja die wirklichen Opfer. Ist jetzt das eigentlich mit aufgenommen worden, dass es dann auch zu einer Abschiebung führen kann mit dem Einheitsgericht? Ja, genau, das ist jetzt mit dazugekommen und die haben das extra quasi in zwei Modulen abgestimmt, weil halt eben die Grünen und die Linken vor allen Dingen gesagt haben, dass sie das halt eben nicht haben wollen und sich dann da enthalten müssten oder dagegen stimmen müssten oder so. Und das wollten sie natürlich nicht gegen diese super tollen, unglaublich wichtigen Nein-Heißt-Nein-Regeln machen. Und deswegen haben sie das extra getrennt abgestimmt. Und ja, komm, also du hattest für Nein-Heißt-Nein, hattest du alle haben dafür gestimmt. Man hat dann extra zwei verschiedene Abstimmungen gemacht. Und dann kommt irgendjemand daher und sagt, das ist von Männern beherrschte Gesellschaft, wenn du ein Gesetz auf hysterischen Beweisen hin in einem Bundestag verabschieden kannst, wo jeder, der was mit Recht zu tun hat und wirklich Rechtsbegriffe komplett versteht und Recht lernen kann, nur einen Kopf schüttelt. Und dann kommen Feministinnen auf die Idee und sagen, es ist eine Männerwelt. Also ich ja, ich fahre das hier mal kurz ab. Das ist hier die Dame von der CDU, glaube ich, die sich erstmal lieb bedankt bei denen, die das Ganze sich ausgedacht haben. Tatkräftig unterstützt und ich möchte einige hier stellvertretend für viele andere auch herausheben. Einige von Ihnen haben wir auch eingeladen, heute an unserer Debatte teilzunehmen und ich begrüße Sie auf der Tribüne ganz herzlich. Herzlichen Dank Katja Grieger und dem Bundesverband der Frauenberatungs- und Frauennotrufstelle für die profunde Analyse der Strafbarkeitslücken, die eine gute Grundlage für unsere Debatte war. Herzlichen Dank dem Deutschen Juristinnenbund, stellvertretend Dagmar Freudenberg, dem Deutschen Institut für Menschenrechte, Heike Rabe und vielen anderen, der Rechtsanwältin Christina Klemm, der Professorin Tanja Hörnle, dem Professor Jörg Eisele und vielen anderen für guten juristischen Rat, für Unterstützung und für Hilfestellung bei den Formulierungen. Und ich möchte mich auch ausdrücklich... Ja. Du hast jetzt gerade gesagt, die Dame ist von der CDU. Das ja, die war jetzt von der SPD, ja. War auch ich glaube, die ist von der CDU, also die war jetzt von der SPD, da war auch noch eine Dame von der, also die haben halt alle gesprochen, die ganzen Fraktionen hier und dann war noch diese Nummer, das war jetzt die Dame von der CDU, ja. Das erinnert mich ein bisschen an die Panama Leaks, wo man dann auch ein neues Gesetz verabschiedet hat, um besser gegen halt Steuerbetrug vorzugehen, wo dann in dem Gesetz drin auch schon wieder die neue Lücke war und dass dann sowas in der Demokratie durchkommt und dann wirklich alle da hocken und applaudieren und mit dem Kopf nicken. Also das ist ja, was jetzt bei dieser Sache halt eben war, die anderen aus den anderen Fraktionen haben sich häufig darauf bezogen, dass ja dieser erste Änderungsentwurf von vor ein paar Monaten, dass der ja vom Kanzleramt geblockt wurde. Und dann wollten sie da wieder so eine die böse CDU draus machen und die Dame hier von der CDU, die hat da schön nochmal alles aufgezählt, dass sie ja auch so schon lange dafür wären und so weiter und so fort. Also die haben sich da echt alle damit übertroffen, irgendwie wer die frauenfreundlichste Partei ist und da mehr irgendwie Strafänderungen haben will und Zeug. Das war ziemlich ätzend. Und das Schlimmste hier war die Dame hier von den Linken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich genau den Punkt finde. Ich hatte das auch irgendwo schon mal aufgeschrieben. Ich gucke das gerade nochmal nach, weil das war nämlich die, die da was von weißen Männern irgendwie gefaselt hat. Das die weißen Männer gibt es auch gar nicht. Das ist nur ein soziales Konstrukt. Weiße ja, Männer haben die Vergewaltigung erfunden. Wisst ihr das wenn, nicht? Wenn Gender ein soziales Konstrukt ist und Whiteness auch, dann ist das doch gar kein Problem. Die Gender Agenda. Ich bin Trans-Araber. Ich bin oppressed. Nein. Ich bin Trans-Sibirier. Ich fahre Eisenbahn. Ich stamme von Schwarzen ab. Alice Schwarzen. Boah. Alice Schwarzen hat jetzt auch wieder einen Medien. Kannst du bitte gehen? Ja, die muss über 100.000 Euro Strafe zahlen. Finde ich gut, ans Patriarchat. Jetzt beschließen, das ist gut so, mit übergroßer Mehrheit. Und ich bin mir sicher, wenn wir uns fraktionsübergreifend zusammengetan hätten, hätten wir ein Gesetz gehabt, wo es im Vorrang um die sexuelle Selbstbestimmung geht. Was wir jetzt vorliegen haben, ist leider ein Gesetz, das in wesentlichen Teilen das Politikverständnis weißer, alter Männer widerspiegelt. Denn es ist offensichtlich... Applaus, Applaus. Rassisten. Weiße, alte Männer, weiße. Ja, ich keine Ahnung, Alter. Das ist dasselbe wie bei den Rechtsradikalen, wenn sie sagen, da gibt es eine jüdische Weltverschwörung, sagt die Linke, es gibt eine weiße alte Männerweltverschwörung. Ohne Spaß. Das ist einfach nur peinlich. Sowas sitzt im Bundestag rum. Können weiße alte Männer auch Juden sein? Ja. Nein. Vielleicht, ich weiß nicht. Nein, aber es ist, weiß nicht. Es ist einfach nur lächerlich. Also weißt du, weiße alte Männer, ja, die machen Politik nur für weiße alte Männer. Das ist einfach nur dämlich. Keine Ahnung. Ja, das ist divisive, das ist spalten, das zerstört die Gesellschaft. Aber das sage ich ja schon seit längerem auch über Leute wie Wiezorek und Co. Also möglichst immer die Unterschiede betonen, nie die Gemeinsamkeiten. Weil weiße alte Männer natürlich richtig viel davon haben, nur für weiße alte Männer Politik zu machen, werden natürlich nur von weißen alten Männern gewählt und damit kommen die dann an die Spitze. Ja, auf jeden Fall. Also das ist so logisch und durchdacht. Es ist genauso, wie wenn du sagen würdest, bitte wähl nicht für Obama, der wird der neue Niggerkönig. Weißt du, das ist... So in etwa kommt es für mich rüber. Also ich meine es nicht böse oder so, aber einfach nur diese kack-rassistischen Sprüche von irgendeiner ethnischen Verschwörung, es ist einfach nur lächerlich. Es ist Denken. Ja. Hate Speech. Ja. Nichts anderes. Ja, es ist so Standard bei denen, das schwirrt halt so im Kopf irgendwie rum. Ne? Warum ist das so? Wie kommen die auf diese Idee? Ach ja, weiße Männer und so. Ja, aber so Leute sitzen im Bundestag, das macht mir eigentlich ein bisschen mehr Angst. Was soll denn, also da sitzen da auch Leute, die an Chemtrails glauben und Flugscheiben oder was? Nö, da gibt es Leute, die an Jesus glauben und meist von denen sitzen, glaube ich, in der SPD mittlerweile. Das ist einfach nur geil. So muss das sein. Ja, auf jeden Fall, ne? Also die Leute haben sich ja eingeschissen, Frau Wiezorek auch. Ja, das ganze Spektrum hat sich eingeschissen. Wenn man mal gucken wollte, die hatten ja auch jede Menge zu tun an dem Tag. Also das war echt jede Menge Programm hier. Es war ja auch Fußball und der Bundestag ist ja so ein bisschen berühmt dafür, wenn irgendwie die Leute abgelenkt sind mit Fußball, einen schönen langen Sitzungstag einzustreuen. Es fing ja an mit einer Regierungserklärung und dann kam die Nummer mit der sexuellen Selbstbestimmung. Das haben sie dann schon morgens gemacht. Ich hatte ja zuerst gedacht, dass sie das irgendwann abends machen, aber da habe ich mich dann hinterher auch selber gefragt, was hätte ich eigentlich auch wissen können, weil sowas, da sind die ja stolz drauf. Das schieben die ja nicht irgendwo hin, wo es keiner sieht. Ja, Vereinbarkeit von Arbeit und Leben, Austausch strukturrelevanter Daten von Unternehmen. Ich meine, das mit der NATO ist halt auch interessant. Die haben neue Richtlinien verabschiedet, was heißt ein Angriff auf Länder gilt. Und da wäre unter anderem, dass wenn dann zum Beispiel ein russischer Hacker in den USA Daten ausspäht, dass man das als Kriegsgrund nehmen kann, wenn man das möchte. Also die Strafbarkeit von Sportwettenbetrug. Was ist, wenn ein amerikanischer Hacker in Deutschland uns ausspäht, ist das auch ein Kriegsgrund? Nee, das sind doch unsere Freunde, die uns nur helfen wollen. Ja, wir lecken den Amerikanern den Arsch und sagen, das schmeckt nach Freiheit, geil, ohne Spaß. Freedom! Ja. Thanks, Obama. Und wenn wir es nicht mit den Amis machen, machen wir es mit Brüssel, weißt du? Wir haben uns halt an den Geschmack gewöhnt. Wir brauchen das inzwischen. Ja, das müsste man eigentlich mal lesen hier, was die hier um dieses Integrationsgesetz hier geschrieben haben. Bundeswehreinsatz im Mittelmeer. Leute einsammeln, damit wir die geschenkt kriegen. Nee, schlechter, gerechter Haushaltspolitik. Ja. Ja, dann, wenn man das neutral prüfen würde, würde wohl ziemlich krass rauskommen, dass Frauen irgendwie ein bisschen mehr Förderung kriegen als Männer. Aber ich glaube, darum geht es wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, aber das wird dann mit dem Wage Gap hochgerechnet und dann gleicht sich das ja wieder aus, weißt du? Ja, ist geschlechterspezifische Aspekte. Da muss ja nicht 50-50 bei rauskommen. Frauen sind ja mehr benachteiligt und deshalb dürfen die auch mehr Geld kriegen. Ja, also ungefähr 20-80. Ne? Frauen sind ja auch viel mehr Opfer von sexualisierter Gewalt. Ja. Und im Krieg und ist so ein Scheiß. Ja, das auch. Ja. Das haben wir von Hillary Clinton schon gelernt, weil die verlieren ja dann ihre Väter und ihre Söhne und ihre Männer und deswegen sind die auch am meisten betroffen. Auf jeden Fall. Wenn ihnen nur irgendwelche Körperteile abgebraten werden, dann müssen die sich auch noch um die Männer kümmern. Ach, 20 und 20 debattieren die Abgeordneten 30 Minuten lang über das Prostitutionsgesetz. Das glaubt doch kein Mensch. Da ist in 40 Minuten Fußball gewesen, dass da noch einer da gewesen ist. Doch, doch, die waren schon da, die sind immer da. Also so 10 Leute sitzen da immer noch rum. Ah, okay. In den letzten Jahren, wo sie da Mehrwertsteuererhöhung und hier dieses komische Auskunftsgesetz, wo die Ordnungsämter quasi Daten von den Bürgern verkaufen dürfen. Das haben sie auch zu irgendwelchen Fußballspielen durchgedingst. Da waren auch noch Leute da. Und wenn sie dann irgendwann mal wieder um 2 Uhr morgens irgendwie entscheiden, dass man am Verhältnis von Kirche und Staat und an diesen ganzen Dotationen und so nichts ändern braucht, dann sitzen da auch immer so 3 Leute rum, die ihre Hand heben können. Gibt es da keine Mindestzahl der Beschlussfähigen? Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe zwar irgendwann mal reingeguckt in die Geschäftsordnung des Bundestages, aber kann mich nicht mehr erinnern, was da so für Vorschriften gibt. Aber im Prinzip, ja. Stimmt dann auch noch so was wie Briefwahl oder so, oder? Briefwahl, ja. Wird alles online gemacht. Ja, ich habe ja eh schon ein bisschen polemisch die Woche über gesagt, weil man sich sowas anhört, so wo die sich da alle ganz stolz da hinstellen und sagen, welche Verbände da irgendwie in ihre Gesetze schreiben, dann und man da eh nicht mehr drüber redet und es nicht mehr ernst nehmen muss, was die Fachleute dazu zu sagen haben, was halt die Nachteile sein können von solchen Sachen, dann können wir das eigentlich auch gleich uns sparen, diesen ganzen Zirkus. Und dann sollen sie halt gleich direkt ihre Gesetze da dem Bundesrat vorlegen zum Beschließen, ob das okay ist oder nicht, die Verbände. Also grundsätzlich müsste die Hälfte der Abgeordneten anwesend sein. Die Hälfte von welchen Abgeordneten? Bundestagsabgeordneten. Wo hast du das her? Das von der Webseite des Deutschen Bundestags. Der Bundestag ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder im Sitzungssaal anwesend sind. Ja, weiß ich nicht. Der Bundestag beschlussunfähig, hebt der Sitzungspräsident die Sitzung auf. Keine Ahnung. Also dann werden es da noch mehr gewesen sein als nur 3, wenn das wirklich im Moment so ist. Ja, egal. Die haben das auf jeden Fall gemacht, da bis spät abends. Und das Prostitutionsgesetz haben sie auch durchgeboxt. Da gab es dann hinterher auch nur die üblichen Talking Points zu, wo ich auch nicht weiß, was ich davon überhaupt halten soll. Naja, Prostitution wird im Zuge von Nein heißt Nein wichtig werden, denke ich. Weil da ist ja durch das Wechseln von Zahlungsmitteln halt klar ein Konsent gegeben. Das wird für viele Männer dann die Rückzugsmöglichkeit werden. Naja. Also ich denke, dass das eigentlich eine ganz gute Idee ist, wenn du sozusagen Sex, ohne dass du Geld Austausch hast, dass du das verbieten solltest. Damit könntest du Vergewaltigung abschaffen. Gute Idee. Und ja. Frauenrechte stärken, weil die können sich dann was kaufen. Ja. Und damit wird man auch den Wage Gap schließen. Tja, medizinisches Cannabis für. Ich weiß auch nicht, ob das durchgekommen ist. Habe ich nichts von gehört. 1:20 Uhr? Ja, ja, die haben bis kurz vor 4 haben die gemacht. Das ist aber durchaus, es kommt vor. Also, kannst mir nicht erzählen, dass die da alle die ganze Zeit dieselben Leute sitzen. Also. Ja, nach dem Fußball kann man ja dann wieder kommen. Bin dafür. Nee, die ganzen Frauen und so, die gucken noch keinen Fußball. Nee, aber wenn du erst so zwei, also du kannst jetzt zum Fußball gehen, einen trinken und dann kommst du gegen Mitternacht wieder ein bisschen lustiger. Jetzt zweiter, ist auch okay. Ja, da musst du wegfragen, kannst du ein bisschen was rotzen und dann bist du auch wieder richtig wach, also weißt du. Das ist gute Menschen. Vereinbarkeit. Aber sei vorsichtig, dass der dich dann nicht verwechselt, sonst musst du ihm am Ende zu Diensten sein. Ja, wenn du kein Geld dabei hast, dann musst du mit ihm kurz auf die Toilette, damit dann ja was abgeht. Sachverständigenrecht informieren, Sachen. Das klingt auch nicht gut. Freiwillige Gerichtsbarkeit. Hier Scharia oder was? Ja, hört sich danach an. Ach, halam, halam. Wunderprächtig. Politik ist so wunderprächtig. Die kloppen das alle in einen Tag, weil das sonst schaffen sie es nicht, das über eine Woche verteilt da anwesend zu sein. Der Sachverständige selbst wird verpflichtet zu prüfen, ob Gründe vorliegen, die Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit rechtfertigen könnten. Kann er ein Gutachten drüber schreiben, oder wie? Kann er zwei schreiben, ein Gutachten über die Sache und ein Gutachten über seine eigene Unparteilichkeit. Naja, gut, es gibt zum Beispiel dann, wenn jetzt der Gutachter darüber schreiben soll, ob du mit deiner 14-jährigen Kidsbraut in einer vernünftigen Beziehung lebst und du denkst dir, nee, der ist kritisch, dann sagst du, nee, den möchte ich nicht. Ich möchte lieber einen anderen, vielleicht von der Linkspartei oder einen Grünen-Mitglied oder so. Die stehen mir freundlicher gegenüber. Ja, also ein Disclosure sollten die schon machen. Definitiv. Ja, die anderen Tage haben die eben auch gearbeitet, aber auch längst nicht so lang. Ne? Hier ist irgendwie Schluss um 2:30 und am Tag davor hatten sie irgendwie auch 2:30. Das war dann aber um Freitag, Punkte. Ne? Ab ins Wochenende. Oder? Ja, die fangen dann halt hier Mittwoch 15.40 Uhr. Ja. Guck mal, beginnt um 13 Uhr, um 15.40 Uhr zu Ende. Da kannst du dann in Berlin noch auf die Juche gehen. Das ist ein guter Tag gewesen als Politiker. Ja, aber die haben ja noch zig andere Termine. Ja, total. Also nein! Das stört mich jetzt nicht so daran, dass die da irgendwie nicht die ganze Zeit da im Saal sitzen, sondern dieser ganze andere Scheiß mit diesen ganzen Verbänden und diesen ganzen... Die müssen sich ja auch mit den Leuten vom Lobby oder wie der heißt, treffen. Ja, sonst haben die ja gar keine Zeit, korrupt zu sein, also weißt du? Mich würde das ehrlich gesagt freuen. Also wie, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, Leute, glaub mir mal, dass ich das ernst meine. Aber hier so ein Frank Underwood von House of Cards, ich glaube, der würde der deutschen Politik richtig gut tun. Da würde so einiges, glaube ich, besser und weniger ideologiemäßig und so laufen. So ja. Jemand, der mal richtig nur an sich selber denkt und rational ist. Gerhard Schröder? Nee, das war auch nur so ein Typ, der... Ja, wohl. Ja, stimmt eigentlich. Du hast recht. Hast du mich erwischt. Habe ich mich wieder in gute alte Zeiten als Hannover hier noch, dieses Land. Oh, ja. Als die Marine noch auf dem Maschsee geschwommen ist. Ja, der Thomas Fischer, der hat ja hier geantwortet im Spiegel, speziell zu dem Text von der unmöglichen Margarete Stokowski. Und er hat hier irgendwie so einen rhetorischen Trick, ich kannte das gar nicht, irgendwie so eine Rede gegen Brutus oder so, weil er als Ehrenmann da irgendwie bezeichnet wird oder so, hat er hier irgendwie rausgeholt und das auf Frau Stokowski umgemünzt. Und das Interessanteste war eigentlich, dass er hier am Ende noch irgendwie sagt, am 7. Juli wurden übrigens zwei Täter von Köln verurteilt, der eine wegen sexueller Nötigung, der andere wegen in einer Gruppe begangener Beihilfe zur sexuellen Nötigung, weil es war seit 1997 strafbar. Ja. Also mit anderen Worten auch nur nochmal darauf hingewiesen, dass der ganze Kram halt vollkommen unnötig war. Aber damit, wenn du das so verkürzt, übergehst du die wunderbaren Stokowski-Seitenhiebe von ihm, weil also ja, wenn du sie noch was verhauen hätte, wäre es das nur blau also gewesen, sag ich mal ganz vorsichtig. Ja. Also. Das war dein Lieblings. Also, ich habe mich jetzt gewundert, dass der meinte, das nötig zu haben. Das muss ich ja wohl sagen. Also der hat die schon den Boden mit ihr gewischt, aber... Ich frage mich vor allem, und das hat ja auch Don Alonso auf Twitter thematisiert, was hat der Spiegel sich dabei gedacht? Klicks. Weil auf der einen Seite bezahlt er die Frau, dass sie für ihn schreibt, und dann bezahlt er aber jemand anderen, dass er den Boden mit ihr aufwischt, wie du gesagt hast. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Prinzip Salon. Ne? Die haben wir ja auf dieser komischen englischsprachigen Seite. Da pissen die Leute ja auch gerne mal an und bieten ihnen dann an, dass sie ja auch bei Salon irgendwie eine Gegendarstellung schreiben könnten oder so. Ja, wobei, wenn ich jetzt jemand über mehrere Zeilen in einem Artikel irgendwie blöd anmacht, finde ich das schon auch in Ordnung, dass du dann als Person des öffentlichen Lebens dann halt schon auch Konter geben kannst. Ja, außerdem, ich finde diese ganzen Sachen, also nicht erst seitdem, also die Stokowski braucht sich überhaupt gar nicht mehr beschweren, seit diesem komischen, hier, es ist ein Mann oder wie das da irgendwie hieß, wo sie da irgendwie, ein Junge, ja, wo sie da irgendwie wieder die toxische Maskulinität da beschwören wollte. Hate Speech. Ich denke mal, das kommt auch dazu, dass der Fischer ihr persönlich so eine gehauen hat. Kommt da einfach dazu, dass der wahrscheinlich auch schon ein paar Kolumnen mehr von ihr gelesen hat. Und haben wir mehr schon gedacht, hallo, Mädchen, du hast ja echt gar keine Ahnung. Ja, und er hat ja auch recht mit diesem Kram. Das sieht man ja in diesen ganzen Debatten die ganze Zeit. Da kommen Leute an und sagen, hier, ihr versteht das ja alles falsch, lasst mich euch mal erklären, so und so und so. Und die müssen doch einfach nur Nein sagen. Und ja, wie merkt ihr denn das dann nicht? Und so weiter und so fort. Und wollt ihr nicht, dass die Frauen geschützt werden? Und das Einzige, was sie da haben, außer diesen bekloppten Talking Points, ist, dass sie sagen können, so, ja, ich bin hier eine Frau. Und auch alles, was ich von den Leuten bisher gehört habe, nachdem ich mir unfusselig geredet habe, also irgendwelchen Leuten, die ich hier privat kenne und so, also die nicht so drinstecken in dem ganzen Politzeug, war auch nur so, ja, hier meine Töchter und ich will aber schon, dass die geschützt sind oder irgendwelche solche Sprüche. Ne? Und das ist so die Wahrnehmung der Leute über diesen Kram. Und deswegen kann ich mir das schon gut vorstellen, dass er als jemand, der sich halt auskennt und immer wieder über Wochen geschrieben hat, was die Lage ist, ne, und was da irgendwie abgeht und aus welchen Ecken diese Leute kommen, die das jetzt alles pushen, und dass man dem dann nur irgendwie so nach dem Motto, ja, müssen wir mal gucken, welches Körperteil dafür verantwortlich ist oder irgend so ein Bullshit. Also beim besten Willen, das ist ja wohl an Feindseligkeit kaum zu überbieten. Das ist Scheiß. Das ist wieder genauso diese feine Linie, die sie dann wieder trapsen können, dass das dann wieder okay ist. So, wenn einer irgendwie schreibt, so, ja, die sollen am Meer ersaufen oder so, das ist Haschsprache, aber wenn ich irgendwem unterstelle, er wäre irgendwie triebgesteuert oder was da gar nicht, was, dann würde es einfach nicht kapieren oder so, dann geht das ja, dann ist das ja eine normale Kritik. Und ja, aber sie hat doch recht, deswegen ist es ja in Ordnung, dass sie das so sagt. Ja, genau, das war ja mit Gamergate damals auch immer so, halt so nach dem Motto, ja, wir haben ja nur den Leuten gesagt, so, dass sie alle irgendwie bei ihren Eltern wohnen und hassend im Keller sitzen und sich einen runterholen alleine oder so. Das ist ja nicht schlimm, das war ja nicht böse. Und das ist halt, deswegen kann ich mit Hate Speech Gesetzen auch überhaupt nichts anfangen, weil es Hate Speech hat halt mehr was mit der aktuellen Lage in der Politik, mit der aktuell dominanten Ideologie in der Politik zu tun, als dass du tatsächlich Minderheiten schützen würdest. Ja. Weil wenn du jetzt eine Minderheit bist, nehmen wir zum Beispiel Milo Yiannopoulos, der dann andere Sachen erzählt wie die LGBTQP-Plus-Aktivisten, dass er dann auch nicht mehr ernst genommen wird und auch dann mit Hate-Speech-Gesetzen versucht wird, ihn zu treffen. Also keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, Stokowski hat wegen dem Artikel von Fischer sich übelst aufgeregt, sagt dann noch ihren Followern, la, lest es bloß nicht, das Hate Speech, er vergiftet euer Gehirn damit, weil er schreibt böse Sachen, weil er hat einen Penis, er ist weiß, er ist alt, ein Glatzkopf, der ist bestimmt Supernazi oder so. Ein alter weißer Mann. Ja. Das sagt doch schon alles. Es ist mir vollkommen unbegreiflich, wie man dem Typen irgendwas unterstellen kann, wenn man mal einmal eine von diesen großartigen Kolumnen von ihm gelesen hat. Also da ist ja wirklich auch bei dieser Republika-Rede damals, wird doch so schnell klar, dass das echt ein Typ ist, der sich wirklich Gedanken macht und der auch von den Leuten was hält, ne? Wie auch aus diesem Spruch halt eben, man muss die Menschen mögen, vernünftig recht zu machen. Von ihm da gekommen ist, der damals bei mir so richtig kleben geblieben ist. Ich glaube, so einer ist er halt auch wirklich, der halt auch echt versucht, irgendwie, ne, auch Leute, die da vor ihm irgendwie landen, die ja in irgendeiner Art und Weise was gemacht haben, was gesellschaftlich nicht okay ist, nicht nach unseren Normen halt eben nicht geht, ne, weil was anderes ist ja das Strafrecht in diesem Fall nicht und oder Rechtsbrüche im Allgemeinen natürlich. Ja, und na, deswegen ist mir das unbegreiflich, aber ja, das ist halt eben falsche Ideologie, Gedankenverbrechen geht nicht in die Richtung, die die einzig wahre Richtung ist und deswegen ist es halt eben nicht erlaubt. Und deswegen muss er halt ein schlechter Mensch sein, weil ansonsten müssten wir uns ja noch nachher noch mit beschäftigen oder vielleicht mal einsehen, dass wir vielleicht die Idioten sind, die allen Leuten das Leben schwer machen. Fischer befiehl, ich folge dir. Der Fischerking, sag ich. Ja, Fisherman's Friend. Ja, ja, okay. Auf jeden Fall ist der Mann ein Fels in der Brandung des Wahnsinns und dafür danke ich ihm. Ja, ist wirklich wahr. Also, auch wieder diese, also guckt euch echt mal die ganze Bundestagsdebatte an, wenn ihr wissen wollt, wie das da so läuft. Ja. Das hier war von der 30 Jahre Frauenministerium Sache, wo die hier echt diesen Aufschrei Hashtag irgendwie als historisches Ereignis in ihrer Geschichte da irgendwie reingetan haben. Sie hatte jetzt zwar eine andere Farbe, wahrscheinlich so nach dem Motto, das war jetzt hier keine Politik-Sache, sondern irgendein Ereignis. Aber dass sie das da irgendwie so drin haben und es wird ja auch immer so gesagt, so ja, und dann Aufschrei, ne, so wie irgendwie der zentrale Punkt in diesem ganzen neuen feministischen Blablub hier in Deutschland. Das ist wie damals nach der Festungshaft in Landsberg, als das Buch dann rausgekommen ist. Ja, Feministenkristallnacht, da habe ich das auch schon mal irgendwo genannt. Aber ich meine, ganz ehrlich, warte, gehen wir nochmal zurück. Ich meine ernsthaft, organisierte Frauen schaffen es, sich bei Twitter anzumelden, eine Plattform für soziale Medien, und machen dann Hashtag auf. Und der wird dann von Medien gepusht. Und das ist dann ein historisch wichtiges Ereignis, dass organisierte junge Frauen es schaffen, Social Media zu benutzen. Das ist wie wenn, keine Ahnung, wie wenn dein Kind mit Fingerfarben malt und du dann sagst, ah, das ist so schön, das ist, keine Ahnung, natürlich ist das Bild kacke, du freust dich, weil's dein Kind ist, aber das Bild ist kacke. Und das ist halt so, ja, die Gesellschaft mag Frauen, deswegen gibt man ihnen einen Trostorden, wenn sie nichts Besseres hinbekommen, wie einfach nur einen Kack-Hashtag zu machen. Das ist erbärmlich. Hashtag Aufschrei. Keine Ahnung. Wenn man nach rechts geht, fehlt auch garantiert die Bubble für 2016 typisch Typen. Ne? Ja. Die fehlt. Und auch die ganzen anderen Sachen, die da passiert sind, fehlen. Also das hat der Fischer ja hier auch geschrieben. Das kann ich vielleicht nochmal kurz. Das war auch dieses mit Schwesig, was er hier gemeint hat. Bundesministerin Schwesig, den Team Gina Lisa beitrat. Ach ne, er hat doch irgendwie gemeint, ach ja, genau. Dass Bundespolitikerinnen ein laufendes Verfahren gegen die Justiz der Bundesrepublik hetzen, als gehe es um den Freiheitskampf gegen ein totalitäres Regime, ist nicht witzig, sondern skandalös. Mhm. Und das denke ich mir auch schon die ganze Zeit. Ja, überhaupt jedes Mal, wenn sich da irgendwelche Leute aus dem Bereich einmischen, denke ich mir, ihr habt da überhaupt nichts versucht, verloren, Gewaltenteilung, Finger weg, geht in eure Ecke und spielt da weiter. Ja, mal abgesehen davon, aber auch generell, ne, weil wie er das hier schon sagt, halt eben, weil so erlebe ich das halt eben auch, dass die, ne, diese ganze Rhetorik, die ist ja schon fast so nach dem Motto Fight the Power irgendwie, wo man den Leuten echt mal sagen muss, hallo, du bist Bundesministerin. Fight the Power. Ja, du brauchst nicht gegen Fight das System. The power. Du bist das beschissene System, ne? Also es ist echt. Das System sind weiße Männer. Nicht alte Männer. Schweinesystem, sondern Schwesig-System. Interessant fand ich ja auch, dass auf diesem 30 Jahre Frauenministerium Zwar Martha, die ja eingeladen war, also Anne Wizorek und Theresa Bücker vom Missy-Magazin und so, aber die Mitarbeiter haben... Theresa Bücker ist, glaube ich, von Edition F. Oh, Entschuldigung. Aber, ja. Aber auf jeden Fall waren die Mitarbeiter nicht eingeladen. Die hatten ein externes Fest, um da die Klaköre nicht zu stören, nehme ich an. Also das ist so typisch, weißt du, ich 30 Jahre Frauenministerium, die Leute, die jeden Tag da hingehen und eigentlich das Frauenministerium sind, die werden nicht eingeladen, aber dafür so Flitzpiepen aus der Medienbranche. Ich find's beschämend. Aber das ist nur meine Meinung. Und das, da kann man ja dann auch nochmal sagen, das passt ja ganz gut dazu, oder kommt, hast du das noch, den Tweet, den ich vorhin hier in Chat gepostet hatte, mit dem Blocken, weil das ist ja auch das Frauenministerium, das passt ja eigentlich jetzt. Nee, das war das Innenministerium. Nee, das mit dem Blocken war das Frauenministerium. Ach nee, das war da, ja, ich hab, nee, aber dann sage ich es gerade so, ich habe den jetzt nicht greifbar, aber das Frauenministerium hat auf jeden Fall auch Leute geblockt, die kritisiert haben. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie die kritisiert haben, ob es vielleicht halt beleidigend war oder was auch immer, aber auch dann finde ich es merkwürdig, wenn ein Bundesministerium die Bürger blockt, also den Souverän blockt. Das halte ich eigentlich für nicht praktikabel, also... Klar, man kann den Tweet ignorieren und alles, aber man kann nicht einzelne Bürger von Kommunikationsformen ausschließen, finde ich, in der Demokratie. Ja, außerdem kann man ja auch muten, ne? Ja. Ich gehe eigentlich davon aus, dass ich bei diesen ganzen Läden da auch schon lange gemutet bin. Aber auch das ist doch falsch, weil du zahlst ja dafür, also ja, jede 19% Mehrwertsteuer, die du irgendwo zahlst, sind ja ein Beitrag, damit diese Leute ihre Arbeit machen können, und deswegen, finde ich, sollten die auch alle Kanäle offen haben für dein Feedback. Ja, aber du bist doch ein weißer Mensch, Mann. Da habe ich dieses uralte Stück Papier in der Hand, das sich Grundgesetz nennt, in dem steht, dass das egal ist. Ja, da steht drin, das Grundgesetz ist egal, wahrscheinlich bald. Ja, das stimmt aber. Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, Absatz 2, Ach, leckt mich doch mal am Arsch mit eurem Scheiß. Das Bundesministerium hier, Familienministerium, hat ja auch gesagt, dass Gleichstellung im Grundgesetz verankert ist. Ja. Artikel 3 Absatz 2. Da mussten erstmal ganz viele Leute sagen. Ja, aber dann bräuchte man ja ein Gesetz, was irgendwie Frauen dazu bringt, öfters Selbstmord zu machen. Naja, Männer machen das ja viel öfter. Und dann wie will man das gleichstellen? Ja, die meinen halt eben, dass da ja steht, dass sich der Staat irgendwie darum bemüht, die Gleichstellung irgendwie zu erwirken und das definieren. Tatsächliche so. Gleichberechtigung durchzusetzen. Ja. Also da steht ja nichts von Gleichstellung drin. Ja. Ja, aber das ist halt eben, so lesen die das. Das ist genauso wie Selbstverwaltungsrecht der Kirchen. Da habe ich mich auch schon mit so vielen Leuten drüber gestritten, was das überhaupt bedeutet. Das steht auch im Grundgesetz, die Kirchen dürfen sich selbst verwalten. Ich habe mal in einem Blog gelesen, und eine Feministin meinte, dass es halt mehr Männer gibt, die den Selbstmord vollziehen, weil sie mehr resistent sind, wenn es um Behandlung geht, und dass sie, auch wenn sie in eine psychiatrische Klinik eingeliefert werden, dass sie sich auch öfters mal widersetzen und alkoholisiert sind. Und wenn die Männer das doch dann ändern würden, dann könnte man denen ja auch helfen, und das ist ja im Grunde deren Problem. Also, ich weiß nicht. Naja, im Grunde ist es ja auch deren Problem, aber die Frage ist, ob man das Problem nicht auch lösen könnte, so wie man es bei den anderen versucht. Stimmt. Oder überhaupt mal objektiv guckt, was überhaupt jetzt genau die Auslöser sind und so. Weil es ist klar, jedes Menschenproblem sind seine eigenen Probleme. Aber das heißt ja nicht, dass die nicht irgendwo ausgelöst sind und dass man da nicht irgendwie nichts gegen machen kann. So. Ja. Ja, wer hatte das hier geteilt? Ich weiß nicht, worum es da geht. Ich habe das einfach mal aufgemacht. Das war von mir. Colorado Multikulturelle. Das ist ein ganz, also es ist einfach eine Zusammenfassung von einem Vortrag oder von einem kurzen Speech, den ein Ex-Gouverneur von Colorado gehalten hat. Und das ist halt schon ziemlich erschreckend, weil er sagt eigentlich ziemlich genau all die Dinge voraus, die momentan so auf den Agenten stehen. Also er sagt, wenn man Amerika zerstören wollte, müsste man zuerst dafür sorgen, dass es mehrsprachig wird und mehr kulturell, also bikulturell nennt er es, bei uns würde es multikulturell heißen, Er sagte, die Geschichte zeigt, dass keine Nation halt diese Konflikte und die Spannungen und das Gegeneinander überleben kann, wenn praktisch sich mehrere Sprachen und Kulturen bekämpfen. Er sagt halt Kanada, Belgien, Malaysia, Libanon, ja, weil überall da geht es darum, dass es halt Mehrheiten, Minderheiten unterdrücken. Ja. Pakistan, Zypern ist alles geteilt, ja, Jugoslawien etc. In Frankreich gibt es Probleme mit Basken, mit Bretonen, mit Korsen. Okay, das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt ist seiner Meinung nach, den Multikulturalismus zu erfinden und die Einwanderer dazu anzuhalten, an ihrer Kultur festzuhalten. Er würde es einen Glaubensartikel daraus machen, dass alle Kulturen gleich sind, dass es keine kulturellen Unterschiede gibt und zum Beispiel auch, dass Schwarze und Hispanics mehr aus der Schule ausscheiden ohne Abschluss, dass es alles nur an der Mehrheit liegt und dass jede andere Erklärung für solche Phänomene völlig außer Frage steht. Ja. Sein dritter Punkt wäre Diversität statt Einheit feiern. Ja. Praktisch immer schön die Unterschiede betonen und nie auf das Gemeinsame, auf den Staat eingehen, Teile und Herrscher auch also zum Teil. Dann sagt er, ich würde Einwanderer dazu anhalten, ihre eigene Sprache und Kultur zu behalten, weg mit dem Melting Pot, her mit der Salatschüssel sozusagen. Ja. Und es ist sehr wichtig, dass man bei diesen vielen Gruppen, die dann in Amerika leben, vor allem die Unterschiede herausstellt. Ja. Und nicht die Gemeinsamkeit, dass sie alle Amerikaner sind. Viertens würde ich dafür sorgen, dass die schnellst wachsende Gruppe im Volk die am wenigsten erzogen, die am wenigsten gebildete ist. Ja. Eine weitere Unterklasse hinzufügen, nicht assimiliert, nicht gebildet und in Gegnerschaft zur bestehenden Bevölkerung. Und ich würde dafür sorgen, dass die mindestens eine 50% Dropout-Rate bei den Schulen haben. Fünfter Punkt ist, man muss Leute dazu bringen, also große Firmen und Konzerne dazu bringen, diese Anstrengungen zu unterstützen, ja, und einen Kult des Opfertums zu erzeugen, ja, und alle Fehler und Versagensgeschichten der Minderheiten auf die Mehrheit projizieren. Der sechste Schritt ist zweifache Staatsbürgerschaft, um halt die Loyalität zu zerteilen praktisch, Diversität über Einheit und so weiter und so fort. Also im Endeffekt ist es das Gleiche, was momentan in vielen Ländern läuft, aber der Speech ist halt schon über 10 Jahre alt. Ich find's schon krass treffend. Also als ich zum SBJ Airplay in Miami war, war ich in der Nähe vom Flughafen in einem Hotel und im Hotel hat die Rezeption Englisch gesprochen, in der Tankstelle davor, wo ich mein Bier gekauft habe auch, aber da war dann noch, da waren Supermärkte in der Nähe und halt verschiedene Läden und halt auch McDonald's und Burger King und die ganzen anderen Marken, die sie da haben, und ich hatte überall in den Läden um den Flughafen herum hatte ich Probleme, mich in Englisch zu unterhalten. Und wenn ich im Supermarkt dann mit der Kassiererin geredet habe, dann hat die mich ganz komisch und hämisch angeguckt, wenn ich versucht habe, in Englisch was zu sagen, und hat dann in Spanisch geantwortet. Und dann dachte ich mir so, okay, ich weiß jetzt auch nicht, was ich davon halten soll. Also es kann mir ja egal sein, ich bin ja da als Tourist. Aber ich fand es schon irgendwie merkwürdig, dass ich Probleme hatte, mich mit Englisch zu verständigen. Also die Leute haben mich zum Teil angeguckt wie, keine Ahnung, die Kuh in Stornard, wenn ich Englisch geredet habe. Und das fand ich schon irgendwie faszinierend. Also ja, er vergleicht das dann nochmal mit den griechischen Stadtstaaten und dem Krieg gegen Persien. Und einer der wichtigsten Teile für mich ist hier dieses Next to Last. Er würde manche Sachen halt einfach verbieten zu besprechen, ein Tabu draus machen, gegen diesen Kult der Diversität zu sprechen. Ich würde ein Wort finden, so ähnlich wie Ketzer im 16. Jahrhundert. Wörter wie Rassist oder Xenophob stoppen jede Diskussion und Debatte. Also ich habe mir das das Buch, also der tut in dem Vortrag ein Buch ansprechen. Mhm. Und ich habe mir das Buch mal geholt. Ich bin aber noch nicht zum Lesen gekommen. Victor Hansen Davis Buch Mexifornia. Mexifornia. Genau. Und okay. Der Abschluss seiner ganzen Bemühungen ist halt, er würde es so gut wie unmöglich machen, die Einwanderungsgesetze durchzusetzen. Und er würde das Mantra, Immigration war gut für Amerika, also ist Immigration immer gut für Amerika, durchsetzen. Und würde völlig ignorieren, was der zusammengenommene Effekt von so vielen Einwanderern sein wird. Also es ist, eigentlich könnte man meinen, die Merkel hätte den Speech gelesen und gedacht, oh, da habe ich ja mal endlich eine Anleitung gefunden. Ja. Ich meine, in den USA kommt es halt dazu, dass eigentlich jedes Mal, wenn es eine größere Einwanderungswelle gab, die schwarze Gemeinschaft in den Staaten sehr darunter gelitten hat. Also einfach weniger Bildung, mit weniger Bildung aus dem Schulsystem kommen und dann einfach einen viel härteren Wettbewerb haben, wenn sie sich um Arbeit bemühen. Also. Ja, aber das gibt's in Deutschland ja nicht. Nein, niemals. Nein. Ja, das war, also ich fand das einfach sehr interessant, es war ein Zufallsfund, aber ich fand es einen interessanten Artikel, dass das schon so genau, dass diese Strategie schon so klar war vor 10 Jahren. Das war von Abel hier? Oh mein Gott. Ja, das war von Think Tanks, dass die mehr Frauen brauchen, damit Geopolitik ja sich mehr um Frauen dreht, weil Frauen alles besser können. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, also ich höre mir sehr viele Sachen und lese sehr viele Sachen, welche von Think Tanks veröffentlicht werden. Und du hast eigentlich immer eine Unterrepräsentation von Frauen dort, weil das Thema halt auch einfach so ein, ich weiß nicht, man muss wirklich sehr, sehr viel lesen und sehr, sehr viel wissen, um dann nur auch nur einen Vortrag richtig anhören zu können und alles zu verstehen zum Teil. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen fies an, aber viele Frauen haben darin nicht so ein großes Interesse, einfach dabei allen Sachen das mitzuverfolgen. Und ja, so so Diversitätsgelaber kommt halt mittlerweile auch in Thinktanks an. Also wortwörtlich. Ich habe auch neulich, das war glaube ich beim Atlantic Council, habe ich auch eine Rede gehört, wo einer die Black Lives Matter Movement, wo er die auf dieselbe Linie gestellt hat mit den Schwarzen, die während der Segregation im Zweiten Weltkrieg in Deutschland gekämpft haben. Und das, die mussten sich ja sehr stark darum bemühen, überhaupt auf dem Schlachtfeld zugelassen zu sein. Und der hat die Black Lives Matter Movement, hat er einfach mit dem verglichen. Und ich finde das irgendwie extrem geschmacklos. Und aber jeder dort hat applaudiert. Also ich weiß auch nicht. Außerdem, also mal ganz ehrlich, wenn ich in die europäische Geschichte gucke, Frauen in leitenden Positionen, fallen mir so Leute wie Maggie Thatcher ein. Oder Angela Merkel. Das, ich weiß nicht, glauben die Leute immer noch, dass Frauen irgendwie humaner oder guck dir die Lagarde an, oder das sind genauso, die Leute, die da in hohe Positionen kommen, sind genauso eiskalte Machtmenschen wie die Männer auch. Das hat nichts mit einem Dödel zu tun, das hat mit einer gewissen Einstellung zu tun. Ja, die Institutionen sind einfach dafür geschaffen, dass du zu einer gewissen Weise einfach psychopathisch sein musst, um da ganz nach oben zu kommen. Und zum Teil sind selbst manche grausamen Entscheidungen nicht mehr so furchtbar, wenn man halt die ganzen Details drumherum kennt. War das humaner, wenn man von Condoleezza Rice-Leuten zerbombt worden ist, als von jemand anderem? Auf jeden Fall. Das macht einen ganz großen Unterschied, wenn die Condoleezza das macht. Die Condoleezza hat auch eine Karte für den Mittleren Osten vorgeschlagen, wie man den Irak und Syrien zerstückeln sollte, und meinte, dass man da halt irgendwie eine große Bürgerbewegung bräuchte, damit sich die Staaten ineinander fallen. Also das hat sie 2004, glaube ich, vorgeschlagen. Und das ist das, was gerade dort passiert. Also, ist ganz lustig. Aber nochmal zu den Schwarzen im Zweiten Weltkrieg. Also in den USA gibt es einen IQ-Unterschied, wenn du halt die verschiedenen ethnischen Gruppen testen tust. Und interessanterweise gab es schwarze Soldaten, die in Deutschland geblieben sind, zum Teil ihre schwarzen Frauen mitgeholt haben oder mit einer Deutschen dann hier ein Kind gezeugt haben und wo dann die Schwarzen in Deutschland aufgewachsen sind. Und interessanterweise hast du im Nachkriegsdeutschland keinen IQ-Unterschied, wenn ein Schwarzer aus der Schule rauskommt, aber in den USA schaffst du das irgendwie, das hinzubekommen. Und das könntest du auch mit... Ich denke mal, das ist halt einfach in den USA, das ist wie immer, da wird ein Klassenunterschied als Rassenunterschied maskiert. Ja, ja, wortwörtlich. Also das ist es. Also und das ist halt in den USA, es liegt halt am Schulsystem. Also ganz einfach. Hat jemand auch einen schönen Tweet irgendwie die Woche, den hatte ich einfach nur übersetzt und weitergetweetet. So nach dem Motto, ist es schon komisch, dass es immer die hochprivilegierten weißen Menschen sind, die so tun, als würden Polizisten nie Weiße erschießen. Ja. Weil das ist ja auch so eine Sache. Es werden ja auch durchaus Weiße von Polizisten erschossen. Es gibt genug Crackheads und White Trash, wie man da sagt. Auch in Weiß, und die haben auch ihren Stress mit der Polizei. Das liegt nicht daran, dass jemand schwarz oder weiß ist. Das liegt daran, dass er halt aus der Crystal Meth und Gangkriminalität keine Zukunft sieht. Der Witz ist sogar, dass in den USA ist es so, dass wenn du in eine Situation kommst, wo du zum Beispiel mit einer Waffe rumfuchtelst und jetzt die Polizei auf dich zukommt, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du erschossen bist, wenn du weiß bist, wie wenn du schwarz bist. Also da kann ich vom FBI kann ich Statistik in die Quellen mit reinpacken. Also, ja, schon alleine, weil die Leute ja auch wissen, was das nach sich ziehen kann, ne? Also wenn sie einen erschossen haben und der war weiß und dann heißt es so, ja, warum hast du ihn erschossen? Und du sagst dann so, ja, der hat mich bedroht und so, dann ist ja wahrscheinlich das Thema vorbei. Aber ja, wenn du Pech hast und einen Schwarzen erschossen hast in der gleichen Situation, auch wenn es gerechtfertigt war, dann kann es ja trotzdem passieren, dass du dann so eine ganze Bürgerbewegung da plötzlich gegen dich hast oder in deiner Stadt irgendwie Leute durchdrehen oder so. Wie viele Leute sterben in den USA durch Polizei jeden Tag? Das müsste man mal wissen, ne? Ja, also ich glaube, nicht zu vorbereitet oder so. Diese Zahlen vom Guardian, ich weiß nicht, über welchen Zeitraum die erhoben werden, aber es waren, glaube ich, irgendwie 300 Weiße und in etwa die Hälfte Schwarze. Ja gut, ist unverhältnismäßig, weil Schwarze nur 20% ausmachen, aber trotzdem. Ja, aber die sind halt überrepräsentiert, wenn es darum geht. Also ungefähr drei pro Tag durch Polizei, sagt hier ein Artikel. Ja, das kann. 1066 im letzten Jahr. Ja, ich glaube, das kommt sogar hin. Das war, glaube ich, auf ein Jahr. Ja, aber ich meine, deswegen fand ich das auch so interessant, dass direkt nach diesen zwei letzten Vorfällen auch in den deutschen Medien auf einmal wieder Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA. Und das kam so richtig mit Wucht. Und dann dachte ich mir auch so, ey, die zwei sind jetzt so auf einmal wichtig. So. Ja, weil, das ist wie üblich. Ne? Die haben bei Twitter da irgendwelche Leute, folgen denen und die reden darüber und dann denken sie sich irgendwie, ja, was ist denn los? Und dann gibt es halt diese ganzen plakativen Sachen da mit wie Black Lives Matter und dieses ganze Zeug. Da haben die alle schon mal von gehört. Vielleicht gucken sie sich auch irgendwelche Serien an, wo das irgendwie Thema ist oder so. Und ja, dann messen die dem halt jede Menge gesellschaftliche Signifikanz zu und auch eine gewisse Daseinsberechtigung, die vielleicht auch nicht unbedingt gegeben ist. Ja, ich meine, vor allem, wir hören ja nur aus den USA sowas. Wir hören so Zahlen ja nicht aus Südafrika oder keine Ahnung wo. Ja, genau. Ja, aber wir müssen das ausgeklammert, ja. Wir müssen das üben, damit wir das dann dieselben Medienbotschaften haben, wenn es dann heißt, hier Polizeigewalt gegen Muslime in Deutschland. Wer weiß das? Wir werden das genauso hier bekommen. Also, da müssen wir üben, wortwörtlich. Ja, aber es ist auch. Du hast ja schon auf der Republika gelernt, dass ja der ganze Extremismus nur seine Ursache in der schlechten Stellung, die die Muslime in der Gesellschaft haben. Ja, nichts anderes. Also, ja, das ist wie mit dieser schwedischen Ministerin, die gesagt hat, also es ist ja schon schlimmer, wenn weiße Männer vergewaltigen, weil die müssten es ja besser wissen. Ne? Die anderen wissen das ja nicht so genau. Oh, ja, das ist ja das, wo der der Präsident George Bush Junior, der hatte das ja mal als irgendwas mit Low Expectations, Soft Bigotry of Low Expectations, hat er ja das mal genannt. Ja. So dieses, also dadurch, dass ich halt eben sage, so ja, von den Schwarzen kann ich ja nicht erwarten, weil die sind da nicht dazu in der Lage, das irgendwie richtig zu verstehen. Das ist ja quasi halt eben eine Art von Bigotterie, das so zu sehen. Ja, die Diskussion hatte ich auch die Woche mit jemandem, da ging es um einen Post irgendwie von irgendeiner Hamburger, was war das, die Feministin von wegen irgendwie, also absolut krass Anti-Männer und da habe ich halt auch drunter geschrieben, da hat jemand drunter geschrieben, ja, aber die könnte ja missbraucht worden sein oder irgendwas und dann habe ich halt, oder er hat da irgendeine Abkürzung benutzt und ich habe halt drunter geschrieben, wenn wir jeden irgendwie, der von der Kunstakademie abgewiesen wird, mit Samthandschuhen anfassen, wird das auch nichts, ja. Aber ich habe doch von sexueller Gewalt geredet und ich sage, ja, aber das kann doch trotzdem immer noch nicht der Grund sein, warum jemand eine Medienplattform oder Geld als Forscher bekommt, um ein Geschlecht irgendwie zu hassen. Das kann doch nicht wahr sein. In Deutschland ist das gang und gäbe. Das passiert. Ja, wir haben auch einen Anschlagsopfer zum Innenminister gemacht. Das sind so Sachen, wo ich mich frage. Ich höre auch andauernd von irgendwelchen Leuten, die im Moment irgendwas mit Kulturwissenschaft oder so an Universitäten studieren, dass sie irgendwen kennen, der irgendwas über Computerspiele und Frauenbilder macht. Das scheint auch irgendwie. Also entweder kennen die alle den gleichen Typen oder die gleiche Frau oder auch oder das. Sie haben halt sich auf Twitter ein Thema gesucht. Ja. Wahrscheinlich. Aber und auch diese GamerGate-Sache, ne, die ist ja quasi auch so entstanden, dass die Leute das da irgendwo, weil das kam ja nach Deutschland das erste Mal, als es in Amerika halt eben auch irgendwo erwähnt wurde, hier mit dieser Sendung da bei CNBC oder was das da war, mit der komischen Brianna Wu-Tante. Und danach war das dann plötzlich dann hier auch in allen möglichen Publikationen. Und wie Maus Hafe schon meinte, so dann andere Sachen, wie zum Beispiel, dass im Südsudan der Präsidentschaftspalast belagert wird, bereits über 200 Tote da sind. Sowas kommt halt nicht irgendwie größer in den Nachrichten. Ja, doch inzwischen. Inzwischen ist es in den Mainstream-Medien angekommen. Ah, okay. Aber das ist halt auch so, weil Südsudan Hutsis und Tutsis und Völkermord und Uganda und so, also das ist schon ziemlich heftig. Nee, Schwarze können gar keinen Völkermord begehen, Abel. Da bist du gerade falsch informiert. Ja, verdammt. Das wusste ich nicht. Und weiß aber, so ich will jetzt das, was in den USA passiert, auch nicht kleinreden, aber das, was gerade im Südsudan passiert, das könnte halt richtig heftige humane Katastrophen nach sich ziehen. Mhm. Und das ist halt wirklich, das keine Ahnung, das finden halt nichts in den Medien, weil halt, wer kümmert sich denn um Südsudan? Weißt du, keine Ahnung, Südsudan, who cares? Ja, wenn du mir jetzt sagen könntest, da gibt's irgendwie seltene Erden oder so, dann könnte ich da was arrangieren, aber da müsste schon was bei rausspringen für meine Kontakte. Das stimmt. Helling, kommen Sie mal. Ja, das ist ein guter Punkt. Es ist echt traurig, wirklich traurig, wie sehr auf diese First-World-Probleme eingegangen wird. Ja, aber das ist... Ja, ich meine, da wird einem ja auch immer der Aluhut gezeigt, wenn man sagt, das ist, dass großer Teil der Nachrichten heutzutage Ablenkungen sind. Aber je mehr ich diesen Mist sehe, über den wir jeden Tag diskutieren müssen, umso mehr glaube ich das. Das ist echt das neue Brot und Spiele. Da hätte ich gerne lieber wieder Kolosseen und Gladiatorenkämpfe, das war unterhaltsam. Ja, ich glaube, da spielt halt eben auch viel Faulheit rein. Also... Du kannst halt, du musst irgendwie deinen Kram da schreiben, du hast einen Twitter, du kannst irgendwie gucken, was irgendwelche anderen Leute erzählen, du kannst das einfach nehmen, ein bisschen umformulieren, deinen eigenen Spin noch ein bisschen reinpacken, fertig. Südsudan, 1,5 Millionen Binnenflüchtlinge. Her damit. Wir brauchen Diversität. Wir kriegen Menschen geschenkt. Ja. Also, ich kann jetzt schon spüren, wie die Kultur bereichert wird. Nee, aber das mit dem Ablenken, das ist schon, also, ja, Ablenken, Faulheit, ich weiß nicht, vielleicht auch hier oder da ein Chromosom zu viel oder zu wenig, das spielt halt alles eine Rolle, dass so Nachrichten entstehen und solche Leute dann in Nachrichten. Wie ist das eigentlich, wenn ich als Flüchtling meine Kalaschnikow auf der Flucht gesetzmäßig erworben habe, darf ich die dann behalten, wenn ich hierher komme? Nur wenn es nach Scharia-Gesetz so... Das wollte ich auch gerade sagen. In Ordnung ist. Ja, was die dazu sagt. Aber du findest bestimmt irgendeinen Scheik, der das abnimmt. Ja, wobei dieses Urteil, das wird ja auch noch angefechtet. Also, wird angefochten? Ja, das ist auch noch nicht durch. Also, es wird auch noch weiter. Vor welchem Gericht wird das angefochten? Von einem Deutschen? Oder? Ja, von dem Deutschen. Friedensrichter Hassan Mohammed wird sich damit beschäftigen. Ja, völlig, noch mal anderen. Völlig neutral natürlich. Ja, zu diesem, was ich jetzt ja eingeblendet hatte, das kam auch nicht von mir. Da geht es irgendwie um Schwule in Berlin, Muslime. Oh, ja, wer hätte es gedacht, Muslime können homophob sein, weil in ihrer Religion viel darüber geredet wird, dass man nicht Schwule als Menschen anerkennen sollte. Keine Ahnung, wer hätte es gedacht. Weißt du? Das ist nicht böse gegenüber Muslimen, sondern einfach nur so, wie es halt ist. Ja, also ich habe gerade eine Zusammenfassung gelesen hier im Forum, das ist ja schon bitter, dass der Vater ihm mit Mord gedroht hat. Oder? Nein, das ist gut, die muslimische Tradition. Das ist nicht bitter. Oh Mann. Wenn du eine Freundin hast, ist die Drohung vergessen. Ja. Super. Das ist natürlich das Beste für alle Beteiligten, würde ich sagen. Vor allem für die Kinder, die aus der Beziehung entstehen. Ich freue mich schon für die. Ja, aber dann, was das angeht, ja gut, kommt halt drauf an, wie das in der Beziehung dann läuft. Also ich habe auch schon auf dem CSD Leute getroffen, die mir gesagt haben, so, ja, ich habe auch zwei Kinder und irgendwie... Ja gut, aber wenn du überlegst... Früher war das gang und gäbe, ne? Da haben sich die Leute einfach dazu gezwungen und haben das dann irgendwie gemacht. Das ist natürlich nicht irgendwie... Also toll ist das natürlich nicht. Aber naja, der Typ hat halt gemeint, so, ja, das war extrem unehrlich und so und es tut mir auch echt leid für meine Frau und so weiter. Aber ich denke mal nicht, dass die Kinder jetzt... Also es ist halt nicht gesagt, dass die da irgendwie in einer schlechten Umgebung dann aufwachsen. Nee, das meine ich gar nicht. Ich dachte da nur eher an die Spannungen, in so, wenn du dann mehr oder weniger wahrscheinlich deine Cousine irgendwann aufgedrückt bekommst und die ist nicht glücklich und du bist nicht glücklich und dann drücken die alle noch, dass Kinder kommen sollen, weil das ist ja wichtig in der Kultur. Und dann hast du dann Kinder und keiner ist so richtig glücklich und grausig. Für die Kinder. Das ist voll grausig. Also der Artikel, das hat mich auch irgendwo mitgenommen. Also ich weiß auch nicht, klar mache ich auch Witze drüber, weil halt Galgenhumor, aber im Grunde, wenn du dir überlegst, dass das das Leben von einem Menschen ist, der von seiner Familie mit dem Tode bedroht wird, weil er einfach auf Männer steht und nicht auf Frauen, das macht einen traurig, keine Ahnung. Also es ist... Mich erinnert das gerade an eine Episode, da habe ich noch viel im Jazzkeller rumgehangen, das ist so ein Club gewesen und da war an einem Abend jemand sehr besoffen, der nicht gehen wollte und irgendwann haben wir ihn einfach ignoriert und weitergequatscht und hat dann von einem Freund von ihm erzählt, der Kroate ist und schwul. Und dann ist der Typ richtig ausgetickt da in der Theke, hacke besoffen und so lange, bis mein Kumpel ihm zugestimmt hat, nein, es gibt keine schwulen Kroaten, du hast recht, dann ist er dann gegangen. Ja. Aber der hat gedroht, uns alle abzustechen und umzubringen, wenn mein Kumpel das nicht zurückfindet. Es gibt keine schwulen Kroaten, es gibt keine. Es gibt ja angeblich auch keine schwulen Russen, wie Wladimir Putin ja irgendwann mal gemeint hat. Ja, schon. Wobei in Russland, also so anti-homosexuellen Gesetze. Hier vom Iran, der Typ hat das mal gemeint, dass es keine schwulen Iraner gibt, das hatte ich jetzt verwechselt. Ja. Sonst hätte man auch mal Baryshnikov erklären müssen. Ja, aber so Anti-Schwulen-Gesetze, die haben halt auch immer viel damit zu tun, Menschen verschwinden zu lassen. Dass du einen politischen Gegner hast, behaupten kannst, der ist halt schwul, deswegen müssen wir den jetzt irgendwie wegpacken. Also zwar gibt es dann auch immer spezial begabte Menschen, die das tatsächlich mit der Sexualität in Verbindung bringen, aber generell haben solche Gesetze auch immer so diesen Beigeschmack-Dinger, dass du halt einfach den Familien von politischen Gegnern was antun kannst, was mit dem Gesetz vereinbar ist. Und du hast ja auch schon das Ding, dass du unter Homosexuellen, denke ich, auch einfach mehr progressive und damit auch mehr potenziell revolutionäre Leute hast. Deswegen würde ich das auch klein halten, wenn ich ein übelmeinender Diktator wäre. Und ich meine, bei uns ist es halt rumgedreht. Bei uns heißt es, ja, der ist heimlich rassistisch zu Hause und der, keine Ahnung, ich weiß nicht, ist Rassist und dann reicht das, um dich sozusagen politisch hinzurichten. Also, aber ich will nur sagen, so Gesetze haben oft auch was einfach mit politischem Druck zu tun, dass du Leute verfolgen kannst. Also, und an weniger Stelle wirklich. Finde ich das auch ganz interessant, wie jetzt über diesen Zerfall von der AfD-Fraktion da geredet wird. Weil die scheinen sich ja jetzt, also es gab ja irgendwie diesen Doktor sowieso, Gideon oder so ähnlich, und der soll angeblich mal irgendwie ein Buch geschrieben haben, wo es irgendwie um antisemitische Thesen geht. Also ich muss deswegen sagen, angeblich, weil ja leider in diesen ganzen Berichten darüber nie geschrieben wird, was er jetzt wirklich irgendwie gesagt hat, sondern halt eben immer nur gesagt wird, dass es antisemitisch gewesen wäre oder irgendwie ein Gutachten darüber angefertigt werden soll oder. Also ich dachte, dass seine Äußerung ging in die Richtung, dass die Muslime von außerhalb die deutsche Kultur vergiften und die Juden von innen irgendwie so. Ja, kann ich sein. Das ist seine These, aber ich weiß es nicht. Ich will auch gar nicht sagen, dass das nicht Quatsch war, dass der irgendwie redet oder dass der kein Spinner ist. Aber ich fand es halt schon ganz interessant zu sehen. Also erstmal haben wir quasi diese Leute jetzt die sich da jetzt abgespalten haben mit dem Herrn Meuthen, der ja auch im Bundesvorstand sitzt und einer von zwei Bundessprechern von der AfD ist. Die haben sich ja quasi als Geste da irgendwie dann verzogen aus dieser Fraktion und sind jetzt quasi Einzelvertreter. Und ich habe mir diese Pressekonferenz angeguckt und das war halt schon so, dass ich jetzt nicht, wenn man jetzt irgendwie die ganze Zeit geschrien hat von wegen, oh mein Gott, die AfD und Antisemitismus und so weiter und so fort, also dann brauche ich mir so eine Mühe auch nicht machen. Also das war schon jede Menge, sagt der Motto, ja hier, wir sind die Guten, wir distanzieren uns da, und wenn die anderen sich da nicht anschließen können, dann müssen wir halt austreten und so weiter. Und die Presse hat darüber nur berichtet, dann wieder mit AfD zerfällt. AfD zerfällt, AfD ist vorbei. Und das waren die ganzen Überschriften, die ich dazu gesehen habe. Also die haben da nicht irgendwie geschrieben, die distanzieren sich da von den Aussagen oder so. Das stand natürlich dann in dem Artikel drin, aber das war halt nicht der Aufhänger. Der Aufhänger war immer Streiterei, Zwiespalt und so weiter. Nicht ja, der Sarrazin und mal bei der SPD. Ja, da merkt man da wieder so einen Unterschied, wie das verkauft wird, ne? Also, wenn irgendwie bei den Grünen einer wäre oder so, der sowas erzählt, dann und wo dann die Leute irgendwie aus der Fraktion austreten oder generell irgend so ein beklopptes Virtue Signaling da irgendwie gemacht wird, dann glaube ich kaum, dass sie da hinterher drauf fokussieren würden, dass die ja einfach nur zerstritten sind, sondern ja, dann würden sie sich dann irgendwas anderes da suchen. Also es ist halt wieder so dieses Narrativ, ne? Und vor allen Dingen alle halt wieder mit dem Gleichen. Es wurde wieder überall der gleiche Aufhänger genommen, um darüber zu berichten. Das Ding ist halt, die Medien versuchen zurzeit zu verhindern, dass SPD und CDU verfällt. Also wir bräuchten eine SPD, die Armen tatsächlich gern hat, und wir bräuchten eine CDU, die das Land Deutschland tatsächlich gern hat. Also, wir bräuchten das ist das, was bei uns in Parteien fehlt. Und die wollen damit eigentlich, ich weiß nicht, irgendwie sozusagen die alte Ordnung aufrechterhalten, dass CDU und SPD irgendwas mit der Regierung zu tun haben. Aber beide Parteien entsprechen einfach nicht dem Gedanken, warum die Parteien mal gegründet worden sind. Also CDU, weil Deutschland super toll ist, und SPD, weil die Armen super toll sind. Man muss beidem helfen. Und das passiert einfach nicht. Und dann kommt der AfD her als Anwärter, der die CDU platt machen kann, und die Medien machen einfach nur so Ringelpiez mit Anfassen, so lange, bis hoffentlich niemand die AfD wählt. Man hat das ja bei den letzten Wahlen schon gesehen, wie gut es funktioniert hat. Also. Ja, definitiv. Also ich habe halt auch das Gefühl, dass sie auch wieder durch dieses ganze Gerede von aktiv sein und Haltung zeigen und so, ne, dass sie dann mit dem Aufbau von diesem Narrativ, dass sie ja unmöglich sind, die AfD, und dass die Medien und so die nicht haben wollen oder nicht brauchen, noch eine zusätzliche Partei, ist auch vollkommen klar, ne? Weil wenn du die dann natürlich hast, dann musst du mit denen auch reden, und jeden mehr, den du da irgendwie dem nicht befassen musst und so, das ist ja alles unnötig, es kompliziert das ja nur. Die können ja so schön zusammenarbeiten mit den ganzen Sachen, die da alle gewachsen sind, mit den anderen Parteien, die da in ihre Posten irgendwann mal gehievt haben, gerade im öffentlichen Rundfunk und so, ne? Und ja, also was ich da noch so ein Klotz ans Bein binden, zumal die ja dann auch sagen, halt, dass sie da jede Menge auszusetzen haben gerade an den öffentlichen Medien. Das wäre halt auch voll viel extra Arbeit. Du bist das ganze Postengeschachere, würde ja dann wieder von neuem losgehen. Ich meine, in der ultrarechten Szene, wenn man es so nennen kann, in Deutschland, wurde die AfD in der Vergangenheit öfters kritisiert, weil die Frauke Petri öfters mal bei Thinktanks aus Israel zu Gast ist und sich mit denen unterhält, wie man Israel besser schützen kann. Die AfD spaltet sich auch, also, wegen Antisemitismus oder was. Also weißt du, es gibt viele Probleme und die gucken halt auch einfach nicht hin. Ne? Die hören sich nicht an, die geben es nicht vernünftig wieder. Und das ist wieder genau so wie mit dieser ganzen Gamergate-Sache. Ne? Alles führt da einen dahin zurück. Und das ist so einfach. Ne? Ich meine, selbst wenn sie jetzt unbedingt auf ihrem Arsch sitzen wollen, also ich habe mir halt die ganze Pressekonferenz da angeguckt und schon weiß ich irgendwie besser Bescheid als über sämtlichen Artikel, die darüber geschrieben wurden. Was soll die Scheiße heutzutage noch? Ja, und ich meine, weißt du, das ist halt schon lustig, so was die Medien werfen ihnen vor, dass sie Antisemiten sind. Und das, was der eine Heini da geschrieben hat, das ist auch sehr, sehr grenzwertig in Sachen einfach schon offen antisemitisch, rassistisch. Und aber die wirklichen Antisemiten, die es ja in Deutschland auch gibt, die können die AfD nicht leiden, weil sie zu jüdisch ist. So weißt du, das ja, genauso wie der Meuthen ja auch irgendwie gesagt hat, es war auch in dieser einen Doku, die sie da über die gedreht haben, wo er dann meinte, Muslime gehören zwar zu Deutschland, aber der Islam nicht. Und das ist für mich eigentlich auch keine Aussage, die jetzt unter, oh mein Gott, wie kann man das nur sagen, Fremdenfeindlichkeit fällt. Na, ist es so. Das ist eine Aussage, die ich so unterschreiben würde. Ich finde das richtig so. Es tut mir leid. Ich unterstütze jede Person, die weniger Religion in Deutschland haben möchte. Jede Religion, gegen alles an Religion. Ich will die AfD eh nicht mehr, seit der Dr. Stoll da nicht mehr mitmacht. Ja, auf jeden Fall ist eine gute Überleitung hier auch, also nicht der Stoll, aber die Sache mit den Muslimen. Es gab ja hier, wie ich vorhin schon angekündigt habe, diesen Bericht hier in der Taz, wo man mal wieder die Taz lesen kann nach langer Zeit, wo sich hier jemand zu Recht darüber wundert, dass sich das linksliberale Spektrum schwer tut mit den Muslimen. Und das ist was in den anderen europäischen Ländern, also vornehmlich in England und in den Niederlanden, wo ich da auf jeden Fall schon von weiß, mit so Leuten wie dem Majid Nawaz und der Ayaan Hirsi Ali schon lange passiert ist, dass es so eine öffentliche Person gibt, die halt viel über den Islam redet und die Probleme, die es damit gibt. Und dass es dann da irgendwie dazu führt, dass sich auch die Leute, die sich damit normalerweise schwer tun, und das sind halt immer die Linken, dann auch mal ein bisschen in Bewegung kommen. Und ich hatte ja gehofft, dass es in Deutschland mit dem Abdel Samad auch so ein bisschen in die Richtung geht. Aber ja, das irgendwie will mit dem auch keiner mehr reden. Also da war ja auch das Geschrei groß, als er da dann eine Lesung bei der AfD gegeben hat. Und da habe ich übrigens heute gerade erst kurz vor dem Stream einen Videoausschnitt draus gesehen aus seiner Lesung. Und das war auch sehr gut, was er da gesagt hat. Er meinte halt von wegen, das würde halt nicht gehen, dass man irgendwie die Gesellschaft von links und von rechts irgendwie alles so aufschachert, dass man nicht mehr reden kann und nichts mehr sagen kann. Und er sagt dann so, das Zitat war sinngemäß, ich habe schon früher viel in Kauf genommen für meine Redefreiheit und ich bin auch noch bereit, noch viel höhere Preise dafür zu bezahlen. Und das ist dann sowas, was man sich nur in dem YouTube-Video mal eben ansehen kann, aber wo einen irgendwie sonst niemand mal das zeigt oder drüber schreibt oder so. Ja, auf jeden Fall hier in diesem Artikel werden wir nachher nochmal verlinken, könnt ihr euch durchlesen in Ruhe. Ist halt eben ein bisschen darüber, was für Schwierigkeiten die Linken halt damit haben. Und vom Ali Utlu habe ich jetzt auch wieder was gesehen, wo ihn da irgendwer als Islamophob oder so bezeichnet hat. Das ist bei dem ja auch irgendwie an der Tagesordnung. Ja. Ja, aber das sind auch wichtige Fragen, finde ich. Also die Frage gerade, wie die hier in dem ersten Absatz schon gestellt wird, nach körperlicher Gewalt in der Erziehung, nach Normen von Gehorsam, nach Teilnahme an so einfachen Sachen wie Schwimmbad besuchen, wenn wir bei allem in der Beziehung auch uns so klein machen halt, ne? Und auch wieder sagen, ja, da muss man Rücksicht nehmen und alles, dann haben wir hier für Kinder bald wieder Zustände. Wie vor 40, 50 Jahren, da können wir uns wieder dran gewöhnen, dass auf offener Straße Ohrfeigen verteilt werden. Super. Und Und dann können wir. die Kinder lernen dann, dass Gewalt eine Lösung ist. Super. Und unsere Kinder lernen, Gewalt ist keine Lösung. Super. Da brauchen wir nur in die USA gucken. Das kommt auf uns zu, wenn wir das machen. Also, wenn wir uns da immer klein machen und immer klein machen und immer klein machen. Also, weil so wird es dann am Ende hier kommen. Also, ganz ehrlich. Ja, also es gibt ja auch viel böse Tweets aus den USA, die sagen, nachdem wir irgendwie jahrelang euch bevorzugt haben und unsere Kinder halt dann nicht an die Uni gegangen sind, sondern ihr und bla und blub, ne? Jetzt hasst ihr uns immer noch so sehr, wo soll das denn hinführen? Ne? Ich meine, was sollen, also es gibt ja auch für Minderheiten in allen Ländern, auch in Amerika gibt es Minderheitenförderung, so ist es ja nicht. Ne? Es ist halt einfach nur lächerlich. Keine Ahnung. Auch mit den Schwimmbädern. Es ist einfach nur lächerlich. Also, ich habe Verständnis dafür, dass wenn ich, keine Ahnung, in Pakistan oder in Jemen oder irgendwo dort aufwachsen würde selber, dass ich wahrscheinlich ziemlich ähnlich bin, wie das, was man hier in den Medien nicht hört, weil es totgeschwiegen ist, sondern nur auf Presseportalen als Polizeinachricht rausgeht, aber in den Medien nicht aufgegriffen wird, aber das, was in den Schwimmbädern passiert, das ist einfach nur, keine Ahnung, erbärmlich. Und dass man das auch nicht mehr zu einem Thema machen Aber kann, da muss ich auch ist meine lächerlich. Lanze für die Flüchtlinge brechen, weil das war bei mir hier schon lange bevor unsere Stadt ein zentrales Aufnahmelager gekriegt hat, nämlich das Jahr davor gab es schon Stress in den Freibädern und es mussten Posten eingesetzt werden, Security, und da waren es halt auch Einwanderer, halt keine Flüchtlinge in dem Fall, Okay. 2014, aber auch Einwanderer. Also die kriegen auch im Endeffekt gezeigt. Die Flüchtlinge kriegen gezeigt, okay, ich muss nur Rassist brüllen im Endeffekt. Ne? Das geht Dann dann geht das weiter schon wahrscheinlich. irgendwie. Ne? Und das macht mich echt. Ich bin als Kind gerne im Freibad gewesen und dieser Gedanke, dass heute Kinder da nicht hingehen, weil die Eltern sagen, nee, da gehst du nicht hin, oder weil dass Kinder da nicht hingehen, weil sie Angst haben, der macht mich richtig wütend. Und dann Das werden sie ist noch halt Rassist genannt, wenn sie sich hinterher beschweren oder was. lächerlich. Das ist einfach nur lächerlich. Dieser Fall in Österreich, wo irgendwie ein Syrer und ein, was war es, ein Türke und noch irgendwas, 14-jährige, 15-jährige Kinder, nee, 14 und 13, haben eine Schülerin zu sexuellen Handlungen gezwungen, indem sie ihr Gewalt angedroht haben. Ich meine, wächst das auf Bäumen oder warum, keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Wir hatten doch sowas hier eher selten in den letzten 30 Jahren. Oder habe ich da eine Brille auf? Ich weiß es nicht. Oh, zum Kotzen, echt. Und das mit dem Schwimmunterricht sowieso, dieser ganze Musliminnen-Badetag, wie er hier inoffiziell genannt wird. Ja. Offiziell steht am Schwimmbad natürlich Frauenbadetag, aber wenn man dann Leute fragt, die richtig schwimmen, einfach um fit zu bleiben und Sport zu treiben, dann geht es leider nicht, weil da halt lauter Muttis mit Kindern in den Schwimmbecken sind und alle haben irgendwie merkwürdige Badeanzüge an. Es ist halt schon merkwürdig, dass heutzutage Menschenrechtler Segregation fördern, damit es den Minderheiten besser geht. Und Menschen, die meinen, dass Segregation scheiße ist, irgendwie die doofen Nazis sind. Das ist schon faszinierend. Naja, gut, das ist halt diese Geschichte mit dem Colorblind, was unsere Gegner ja immer gerne behaupten, dass das sehr einfach sei und man da so halt von der eigenen Schuld ablenkt, weil wir ja so eine Art Erbschuld oder so haben, also von so unserer Weisheit ablenken, von unserem Weißsein, nicht vom Weisesein, das stellen wir jeden Sonntag zur Schau, Guter Punkt. Nein. aber. Ich weiß auch nicht, das ist ja auch das Ding. Es gibt auch keine Lösung dafür, für das Problem, so wie es jetzt ist. mit den momentanen Mitteln. Es gibt einfach keine. Also wenn wir nicht anfangen umzudenken und sagen, okay, das mit dem Kultur nebeneinander und so, das funktioniert wohl nicht. Das funktioniert auch nicht. Du brauchst einen Schmelztiegel, Punkt. Keine Ahnung, du hast den Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg einen Einlauf in den Arsch gegeben, was Demokratie bedeutet, und die Deutschen haben es hinbekommen. Warum sollte das jemand aus Saudi-Arabien oder aus Syrien nicht genauso schaffen, dass er einen Einlauf bekommt, was das heißt? Naja, gut, aber der Deutsche hat ja nun schon auch eine Zeit lang davor um Demokratie gekämpft. Also so ist es ja nicht. Der Deutsche wollte die Demokratie eigentlich schon seit spätestens 1848, wenn nicht früher, nach Napoleon. Ne? Also, ja, stimmt auch. Das ist schon eine europäische Idee gewesen auch. Das ist ja das Ding, der Islam ist weder durch eine wirkliche Renaissance gegangen, noch durch eine Aufklärung. Das ist das große Problem. Wir haben halt zu der Zeit, als es mit der Demokratiebewegung in Deutschland auch anfing, hatten wir das schon praktisch hinter uns. Das, also klar war die Kirche immer noch sehr einflussreich, aber Napoleon hat uns den Gefallen getan, zumindest große Teile des Einflusses so weit zu brechen, dass sich was entwickeln konnte. Ja. Mhm. Aber, ja. Das ist halt auch lustig, nachdem Napoleon Deutschland übernommen hat, sind wir auf den Gedanken gekommen, ha, wir wollen jetzt eine Demokratie haben. Ja, ich denke, es gab sicher vorher auch schon Leute, die nach der Französischen Revolution und so, und es gab ja auch die Bauernkriege vorher, das waren ja schon Sachen, die gegen die Herrschaft gerichtet waren. Ne? Ja, die Martin Luther geholfen hat, niederzuschlagen, sage ich, das war an Christstelle hier kurz schnell. Martin Luther Bashing haben wir lang schon nicht mehr gemacht. Ich bin wieder da, genau rechtzeitig, danke. Ja, jetzt sind wir nur noch zu dritt hier. Das geht aber heute. Wir haben einen rasanten Verfall. Ja. Komm, dann lass uns mal das nächste Thema durch. Ja. Ja. Nämlich diese Posse hier, diese lustige. Black Lives Matter Toronto hat hier die Pride-Parade in Toronto in Kanada zum Erliegen gebracht für eine Weile. Und die ganze Story ist irgendwie, dass die da mit so einem Schild aufgekreuzt sind, von wegen sie wären irgendwie die besonders, wie war das, irgendwie besonders betroffen. Honored Group war dieser Spruch irgendwie, dass dieses Schild hier. Aber das war wohl gar nicht irgendwie von den Offiziellen so eingerichtet oder so. Die durften da zwar mitmarschieren, aber das mit Honored Group und so ein Kram. Aber da steht jetzt hier in dem Artikel, steht aber, the organization was given the status of Honored Group for the parade, which is the grand finale of Pride Month. Ja, da habe ich aber andere Sachen drüber gehört. Ah, okay. Die haben sich das mehr oder weniger genommen, oder was? Ja, genau, ja. Und die haben halt die ganze Zeit darüber gekeift, dass angeblich schwarze Räume in den queeren Räumen irgendwie genug... Warte. Black Lives Matter, Honored Group, sie wollen Ehre und Lebensraum, oder was? Ja. Ernsthaft? die wollen Ehre und Lebensraum und Boden für sich beanspruchen. Ich kenne diese Formulierung irgendwo her. Die kommen selber auf die Idee, dass sie Ehre und Lebensraum brauchen. Auf jeden Fall sind sie der Meinung, dass sie halt nicht genug Lebensraum in der queeren Bewegung haben. Und deswegen... Ja, die haben ja eine ganz konkrete Liste von Forderungen gestellt. Und die ist von der Toronto Pride Parade auch unterschrieben worden. Das ist das Krasse. Ne? Unter anderem haben sie gefordert, dass alle teilnehmenden Floats, also Wagen von der Polizei im nächsten Jahr nicht mehr mitgehen dürfen. Und das hat die Toronto Pride Parade abgesegnet. Ne? Also die Polizei, die hat bisher wohl immer teilgenommen und hat, ist ja Kanada, ist progressiv, das Schweden irgendwie Amerikas. Ne? Und die haben da auch unterstützt und schwule Polizisten haben da auch Floats gemacht. Das also dürfen die jetzt Hannover, nicht mehr. In Hannover beim CSD gibt es das auch. Oh, wusste ich nicht, sorry. Aber ich finde das krass, dass die 30 Minuten sich von diesen Arschlöchern einschüchtern lassen und dann andere Leute ausschließen von dieser inklusiven Parade, weil sie einen gewissen Beruf haben. Was ist denn, wenn das ein Float von Verkehrspolizisten ist? Oder was weiß ich? Also Leuten, die gar nicht damit zu tun haben, irgendwie. Ach, grauen. Ja, die haben diese ganze Scheiße auf jeden Fall komplett gekapert und quasi für, dass es bei diesem ganzen Kram halt nur um ihre Themen geht Und was halt auch noch ganz lustig war, war die Tatsache, dass der Premierminister von Kanada auch mitgelaufen ist bei dieser Toronto-Pride-Parade, quasi auch damit geblockt wurde von den Herrschaften. Ich suche gerade die Liste mit den Demands, die muss da hier irgendwo sein. Oh, nervt mich doch mal gerade nicht, ja. Stop killing us, ja. Nein. Abgelehnt. Ja. Es ist halt, keine Ahnung, wenn du dir die Statistiken vom FBI anguckst, dann ist halt irgendwie Stop killing us, ja, keine Ahnung. Was macht man gegen die Kriminalität in der schwarzen Gemeinschaft? Ist ja nicht so, dass das Schwarze als Kriminelle geboren werden, sondern irgendwas in der Kultur läuft da fehl. Irgendwo tut das Schulsystem versagen. Da muss man was machen. Aber halt nicht so, keine Ahnung, stop killing us. Ja, stop killing yourself. Also, weißt du, keine Ahnung. Der überwiegende Anteil von toten Schwarzen in den USA, das schießt sich gegenseitig. Keine Ahnung. In Bandenkrieg. Der massiv überwiegende Anteil. Ja. Und also ich hab die Demands gefunden. Also sie wollen continued space, including stage and tents, funding and logistical support for black queer youth, also Geld. Dann self-determination for all community spaces at Pride, allowing community groups full control over hiring, content and structure of their stages, also Geld. Full and adequate funding for community stages, including logistical, technical and personal support, also Geld. Doubling of funding for Block-O-Rama to $13,000, also Geld. Reinstatement of the South Asian stage. Naja, auch kostet sicher auch Geld. Prioritizing the hiring of black trans women, indigenous people and others from vulnerable communities at Pride Toronto, also Geld. More black deaf and hearing sign language interpreters for the festival, also Geld. Dann endlich mal was spart, nämlich Removal of police floats in the Pride marches and parades. Und dann noch eine Zusammenkunft in der Stadthalle von Toronto, wo nicht nur Black Lives Matter, sondern auch die ganzen anderen verbundenen Organisationen kommen. Also ich glaube, in diesem Beitrag, da haben die auch irgendwas von dieser Liste irgendwie erzählt, aber es klang für mich eigentlich nicht so. Es klang für mich eher so, als wenn sie damit aufgekreuzt hätten gesagt, hier, das müsst ihr jetzt. A co-chair and the executive director of Pride Toronto signed our document. And although it seems as if they are backtracking in recent interviews, we intend to hold them accountable. Also ich glaube echt, die haben das nur behauptet. Die haben das gesagt so, dass sie das sich dazu verpflichtet haben und sie wären eine On-Night-Group und so ein Kram. Ja, was weiß ich. Ich find's einfach frech, solche, weißt du, da erzählen sie was von Rechten und bla und im Endeffekt geht's in fast allen Punkten um Geld und in dem einen Punkt, in dem es nicht um Geld geht, geht's um Hass. Super. Also ich war mal auf einer Veranstaltung von der NGO, von ATAC, was eine Bundesveranstaltung war. Und dann hat Freitagabends hatte Diskussionsrunde angefangen, politische. Dann kam ein Typ auf die Bühne, der wollte ein Gedicht über Veganer vorlesen oder irgendwie so. Und er ist halt zwei Sätze in seinem Gedicht, eine ganze Menge hat angefangen zu buhen und meinte, ah, verpiss dich, geh weg. Wir sind hier wegen Wirtschaftsaktivismus, nicht wegen irgendwelchen anderen Sachen. Also da ich weiß nicht, also als NGO kann ich das schwer nachvollziehen, wie du, also entweder du arbeitest zusammen, aber du kommst nicht irgendwie auf eine andere Veranstaltung und tust da sozusagen deren Veranstaltung kapern. Ja, aber das macht Black Lives Matter doch nur andauernd. Angefangen bei der Geschichte von diesem Bernie Sanders Auftritt, den sie verhindert haben, über diesen absolut peinlichen Auftritt bei der Gedenkminute oder Gedenkveranstaltung für die Opfer von Orlando da. Auf der einen Uni, das ist ja, die zerstören im Endeffekt. Also es sind zerstörerische Bewegungen, es ist keine konstruktive Bewegung, meiner Meinung nach. Sie sehen Hass, sie sehen ja. Segregation und die schlimmsten Ausmaße von dem, was passiert, wenn du Leute, die eh schon auf der Kippe sind, noch so radikalisierst, haben wir halt in Dallas gesehen. Ja, wortwörtlich. Also, und es ist halt einfach nur assi. Also diese Segregationsgeschichte, dass du dann sozusagen speziell auf so Veranstaltungen, wo dann die Zivilgemeinschaft zusammenkommt, um was zu machen, wenn du da speziell so assi auftrittst, tust du dich halt auch in den Aktivistenkreisen zum Narren machen. Also du bringst immer mehr und mehr Leute gegen dich auf und dann kannst du dich noch besser als Opfer fühlen. Und dann wirst du irgendwie in ein, zwei Jahren so die wo am stärksten daran glauben, sozusagen die True Believers, dann so Sachen wie in Dallas machen sehen. Also weißt, das wird dabei rumkommen am Ende. Das werden nicht so ganz so viele sein, aber das wird sich so nach und nach aussieben und immer weniger Leute glauben daran und dann hast du Dallas ein paar Mal und dann ist es auch wieder gut. Also, und geändert hat sich dann aber nichts. Außer, dass keiner mehr Geduld hat für die Sachen, die sie vorbringen. Also keine Ahnung. Ich finde es auch vom Obama extrem fragwürdig, dass er die Black Lives Matter Leute, dass er er impliziert, dass es tiefere Probleme in der amerikanischen Gesellschaft gibt. So diese Verschwörungstheorie dann anklingen lassen, so White System Oppression, tralala. Weißt du, dass die gesamte amerikanische Gesellschaft darauf angelegt ist, dass alle rassistisch sind. Dass es nur so funktioniert. Es ist einfach lächerlich. Also, keine Ahnung. Ja, zurück zu einer anderen Nation. Zurück zu Deutschland. Das war hier ein Tweet vom Innenministerium, wo es da verstärkt um Hate Speech gehen soll. Und die haben ja diese komische Broschüre hier rausgetwittert von der Handlungsempfehlung Hetze von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und da haben sie dann diverse Leute, unter anderem auch der Stapelchips, der sich jetzt hier schon verabschiedet hat aus unserem heutigen Stream. Der hatte die da angeschrieben wegen dieser einen gewissen Dame, die hier bei der Amadeo-Antonio-Stiftung arbeitet, nämlich Frau Julia Schramm, und den ganzen Sprüchen, die sie so rausgelassen hat, von wegen Bomber Harris, Feuer frei oder irgend so ein Zeug. Und dazu haben die dann jetzt hier diese Stellungnahme hier irgendwie verfasst und eiern hier ein bisschen rum, so nach dem Motto, in einigen Tweets haben sie uns auf Äußerungen einer Mitarbeiterin der Stiftung, also Frau Schramm, die oben eine Broschüre mit verfasst hat, aufmerksam gemacht. Einige von ihren verfassten Tweets überschreiten tatsächlich auch für uns die Grenze zur Hassrede. Auch für uns, ja. Von diesen Aussagen distanzieren wir uns. Und damit meinten die Herrschaften dann hier tatsächlich, die Nummer wäre gegessen. Ja. Und das ist ja auch schon wieder ziemlich krass eigentlich, weil zum einen so nach dem Motto, ja, wir gehen da jetzt gegen vor, gegen Hate Speech und so weiter, und das ist ja hier nicht tolerierbar und so, und da müssen wir hier als Innenministerium irgendwie rumwursteln und nicht irgendwie die Leute sich selber irgendwie anlegen mit irgendwelchen Leuten, die irgendwas sagen, was ihnen nicht passt oder so. Und ja, und dann wird man hier drauf hingewiesen und dann so, ja, davon distanzieren wir uns auch. Und spätere Nachfragen haben sie auch auf die richtige, ich bin doof oder mein Name ist Hase, ich weiß Bescheid, keine Ahnung. So, ja, wir haben nicht mit der Frau Schramm zusammengearbeitet. So, da habe ich dann auch drunter geschrieben, sie wissen ganz genau, dass der User sie nach dem weiteren Zusammenarbeit mit der Amadeo Antonio Stiftung fragt. Jetzt, das ist so dieses Spiegelfechten. Ne? So, nein, sie haben mich nicht gefragt, nein. Dann schreiben wir haben lediglich die Broschüre geteilt, waren aber nicht aktiv beteiligt. Ja gut, aber darunter hat ja gleich dann jemand gezeigt, dass es halt nicht das BMI war, das das gefördert hat, sondern Frau Schmesek. Ja. Ja, wie so viele, ne? Und das Justizministerium irgendwann auch. Und hier ist auch wieder so ein Ding. Ja, das sind die ganzen typischen Julia Schramm-Dinge. Ja. Aber dass denen da auch nicht mal ein Licht aufgeht irgendwie. Nö. Einfach mal zu sehen, so wie schon allein die Leute halt eben, die das selber vertreten, diesen ganzen Bullshit, die dann da selber reden. Ich habe ja auch nachgefragt, wie sie darauf kommen, halt Extremisten dafür einzustellen. Verstehe ich einfach aber nicht. Da kann ich mir auch vorstellen, halt eben, wenn die sowas hören, dann denken sie sich nur wieder so, ja, das sehen wir halt anders. Ja, aber tut mir leid, wenn ich Deutschland verrecke und Bomber Harris feuerfrei twitter, dann ist das für mich extremistisch. Ja, das ist richtig, aber es ist halt, das Stärkste an dieser Sache ist halt wirklich dieses, sich zum einen hinstellen und sagen, wir thematisieren Hate Speech und dagegen muss was unternommen werden, weil es irgendwie schlecht ist für die Gesellschaft. Und dann aber zu sagen, so ja, hier, da ist jetzt eine, die steht quasi auf unserer Seite und verantwortet hier irgendwie, also legt uns quasi die Worte in den Mund, die wir hier rausplappern. Und die ist quasi auch so drauf, das dann einfach nur abzutun mit, ja, wir distanzieren uns jetzt von diesen Aussagen. Ja, das weil der Nächste, der irgendwie eine Freiheitsstrafe kriegt oder so, oder Geldstrafe wegen irgendwelchen Sachen, der geht dann auch hin und sagt so, ja, ich distanziere mich von meinen Aussagen oder was. Das ist dann okay. Im Chat gerade der Hans Wurst, der meinte auch, kann man auch die NSDAP wieder aufmachen, weil man sich von Hitler distanziert. So das Schema. Also, ja, das ist ja quasi auch geschehen in der NPD. Also im Prinzip leben diese rechten Parteien ja davon, dass sie sagen, ja, aber wir sind demokratisch. Wir sind zwar national Leute, aber wir sind halt demokratisch. Und das ist ja die Voraussetzung halt eben, um in Deutschland eine politische Partei sein zu dürfen. Sei vorsichtig, was du sagst, sonst werden wir von Erdogan von YouTube gelöscht. Stimmt. Der mit seinen Klöten. Von dem distanziere ich mich. Ja, ich distanziere mich hiermit auch ausdrücklich von Erdogan. Ich distanziere mich von allem. Oh ja, da kommen die tollen Teile von der Broschüre, nämlich die tollen Beispiele, was alles Hassrede ist. Also mein Favorite war, die da oben, die Lügenpresse, erzählen uns eh nicht die Wahrheit. Das ist Hasssprache, liebe Zuhörer. Hasssprache. Also, da würde ich dann vielleicht noch ergänzen, die da oben, wir sind eh nicht richtig bescheuert, weißt du? Ja. Weil ich meine, weißt du, das mit dem Lügenpresse, was mir relativ häufig auffällt, ist, dass du manchmal in Thinktanks Reden hast, wo manche Sachen einfach schon ein Fakt sind, weil es ein Fakt ist, dass zum Beispiel Saudi-Arabien mit der Türkei zusammen über Kroatien, also kroatische Waffen, nach Syrien geliefert hat zu ISIS, was einfach ein Fakt ist, und aber in der Presse das irgendwie niemand weiß und in der Politik halt auch niemand zu wissen glaubt, und aber das halt einfach in Thinktanks, Council on Foreign Relationship und Atlantic Council und European Council on Foreign Relations und so Organisationen, sowas eigentlich einfach schon ein Fakt ist, der einfach Teil von der Diskussion ist und man das aber hier in den Medien noch als Verschwörungstheorie darstellt. Und da weiß ich dann nicht, haben sie dann nicht genügend recherchiert oder schauen sie mit Absicht weg? Also das kann man nicht hundertprozentig erklären, aber sowas passiert sehr häufig. Und einfach dann mit so einer total überspitzten Aussage, Lügenpresse, will man dann einfach nur das zum Ausdruck bringen, dass es halt manchmal nicht 100% akkurat ist, was in den Medien steht. Und das kann ja auch nicht hundertprozentig akkurat sein, aber einfach sich so zu verschließen und zu sagen, nee, mit den Medien ist alles in Ordnung, wir haben seit über 10 Jahren, verkaufen wir jedes Jahr weniger Zeitungen, aber alles ist gut. Also das ist, und das soll dann Hate Speech sein. Also, die Vorsitzende der Amadeo Antonio Stiftung, die Broschüre rausgebracht hat, haben wir im letzten Stream ihren Artikel kurz drin gehabt, wo sie sagt, die Presse erzählt uns nicht die Wahrheit über Gewalt gegen Flüchtlinge. Also, ganz schön gefährlich, Frau Kahane. Die Lügenpresse. Ja, was ich hier auch gut finde, ist, wer Geflüchteten hilft, ist mindestens ein Gutmensch oder gleich linksextrem. Also, wenn nur ein Mensch im Ernst irgendwann mal gemeint hat, dass es linksextrem wäre, Flüchtlingen zu helfen, dann fresse ich meinen Schuh. Also wirklich. Ja, gut, da mag es sicher irgendein paar Heinis bei der Pegida geben, die sowas sagen, aber denen höre ich auch nicht zu, wenn sie irgendwie mir einen Film empfehlen oder eine Band. Ja, also gut, Mensch, also, bestimmt, aber es sagt doch niemand, dass alleine Flüchtlingen zu helfen linksextrem wäre. Für jeden dummen Spruch gibt es einen Idioten, der ihn sagt. Jedenfalls, was ich auch gut finde, ist hier wieder dieses Gegenüberstellung wir und die. Und dann lese ich hier, Wir haben lediglich die Broschüre geteilt, waren aber nicht aktiv beteiligt. Ist das etwa eine Gegenüberstellung, wir und die? Wird hier etwa versucht zu suggerieren, dass... Die hetzen ihre Follower auf die Amadeo-Antonio-Stiftung. Das ist aber Hasssprache. Mhm. Verallgemeinerung, wie zum Beispiel alle Flüchtlinge. Auch, warte mal, ich glaube, das ist gerade nicht, irgendwo steht auch noch das mit dem Wirtschaftsflüchtlingen, genau. Man darf nicht Wirtschaftsflüchtling sagen, weil man dann sofort impliziert, dass das Grundrecht auf Asyl hier ausgenutzt wird. Frisch jemand mein Wissen auf, weil wann war nochmal genau Krieg in Algerien, Marokko und... Ich gehe, wenn ich mit meinem Hund gehe, latsche ich manchmal mit einem Flüchtling, der 2 Straßen weiter wohnt. Und er meint es selber, dass er ein Wirtschaftsflüchtling ist. Und er hofft auch auf Asyl. Und ich verstehe mich gut mit ihm. Ich habe keine Ahnung. Also ich finde es auch nicht richtig, dass er einem Kriegsflüchtling den Platz wegnimmt. Ich kann verstehen, dass du ein Wirtschaftsflüchtling bist, aber ich kann auch verstehen, dass es Menschen gibt, die sagen, wir haben keinen Bock auf Wirtschaftsflüchtlinge, weil es nicht nach dem Asylrecht ein Recht gibt, in einem anderen Land zu sein, wenn es nur wirtschaftliche Gründe hat. Es widerspricht halt einfach der Realität, keine Ahnung. Es ist einfach Bullcrap. Bin ich jetzt ein Nazi-Gutmensch, weil ich mich mit einem Flüchtling unterhalte und meine Meinungsfreiheit nutze, oder was? Eigentlich müsstest du implodieren. Ich glaube, du bist linksextrem jetzt, wenn du ihm helfen willst. Oder zumindest ein Gutmensch. Zumindest. Ja, ein Nazi-Gutmensch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bist du kein Kulturrassist, weil du bist ja nicht der Meinung, die passen einfach nicht zu uns. Das ist auch eine super tolle Wortschöpfung hier von dem Kulturrassismus, weil ja Kultur und Rasse in einem Wort auch so wunderbar zusammenpassen. Ja, aber Kulturrassismus war dann, dass man Nazi-Deutschland kritisiert. Das ist dann auch Kulturrassismus. Ist es dann Germanophobie oder was? Alle Kulturen sind einfach nicht gleich. Also sorry. Nee, ich glaube, das ist, wenn die... Weiße Männer sind das doch alles. Ist China unter Mao genauso in Ordnung und A-okay wie, keine Ahnung, Deutschland heute? Oder die USA 1912? Ich weiß nicht. Also... Du kannst es doch nicht einfach so, du tust damit implizieren, dass alle Kulturen gleich sind und das sind sie einfach nicht, Punkt. Also. Wenn ich sowas lese, wie dass die Jugendämter Probleme haben mit den Leuten, die ihre Kinder verprügeln, dann gibt es offensichtlich einen Unterschied und ich sage auch, Leute, die ihre Kinder körperlich züchtigen, gehören eigentlich nicht hierher. Ja. Ich nehme jetzt mal absolute Notsituationen aus. An diesem Punkt finde ich ja auch ziemlich, ziemlich widerlich. Also zum einen Lügen, da braucht man keine Hasssprachengesetze für. Da muss man nichts Hasssprachen ändern. Lügen sind sowieso per Gesetz vernünftigerweise nicht erlaubt. Ne? Also wenn ich irgendwas erzähle über jemanden, was einfach objektiv nicht stimmt, dann habe ich ein Problem, wenn ich das glaubwürdig mache. Und da brauche ich dann auch keine Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich darum kümmert, dass Lügen nicht in Ordnung sind. Und was hier auch richtig übel ist, ist dieses, dass sie hier irgendwie meinen, oft getarnt als vorgeblich eigenes Erleben. Also in Zukunft, wenn dann irgendjemand sein eigenes Erleben irgendwo schildert, dann kannst du dabei gehen und das dann irgendwie wegsperren oder so nach dem Motto Hasssprache. Weil wir haben ja schon in unserer Wie wir vorgehen sollen Broschüre von der super tollen Amadeo-Antonio-Stiftung gelesen, dass das ja oft getarnt ist als vorgeblich eigenes Erleben, die Lügen von den Leuten an. Können wir bitte alle Leute einsacken, die unter im Zug passiert getweetet haben? Und alle, die in Köln waren an Silvester. Auch lustig oben drüber der Punkt, die Entmenschlichung, auch schön, wenn es von Kahane kommt, weil die hat auch letztens noch einen Artikel geschrieben, dass im Hass der Mensch dem Tier gleich ist und dass die Leute, die den Hass verbreiten, entmenschlicht und dem Tier näher sind als dem Menschen. Ne? Okay, Frau Kahane, Sie sind wenigstens inkonsequent. Ja. Triebgesteuerte Männer, die alle vergewaltigen wollen. Hm. Alles, was ein Loch hat, irgendwo, egal wo. Hm. Kopfschuss auch vergewaltigen, weißt du, das sind Männer. Männer sind halt so. Und sowas hier ist auch Hasssprache scheinbar. Wo ist meine Meinungsfreiheit, wenn ihr meine Kommentare löscht? Hasssprache, ganz klar. Du hast den Moderator. Aber die Frage, bin ich denn gleich ein Nazi, nur weil ich... Also ich habe... Ich habe bei Welt.de habe ich einen Kommentar hinter also gelassen, wo halt da kam halt dieses, ja, wir haben knapp 80 Millionen Menschen, die in Deutschland leben und jetzt wollen wir hier 1 Million aufnehmen, das werden wir ja wohl packen. 1 Million, 80 Millionen, das wäre wie wenn 2 Leute in dieses Studium kommen. Und da denke ich mir so, okay, sind diese 1 Million Menschen in derselben Altersklasse wie die 80 Millionen Menschen in Deutschland? Nein, sind sie nicht. Und damit ist es schon wieder ein falsches Beispiel. Drunter habe ich geschrieben, warum nehmen wir denn keine alten Leute auf? Spüren die keine Schmerzen? Oder Behinderte? Nein, wir lassen die Leute hierher latschen. Das wurde dann gelöscht. Weil ich, keine Ahnung, weil ich dann Nazi bin deswegen. Wenn ich sage, wir müssen Behinderte und alte Menschen auch schützen. Und wir können nicht nur junge Menschen reinlassen, die es packen, über eine scheiß Balkanroute hierher zu lassen. Ja, das aber, ist bestimmt ableistisch von dir zu behaupten, dass es auch Leute gibt, die nicht so einfach herkommen. Aber ich meine, keine Ahnung, warum lassen wir sie denn über die Balkanroute hierher latschen? Damit nur starke Gene in den deutschen Volkskörper eintreten oder was? Ohne Spaß. Ja, also ich denke mal, da wird wahrscheinlich ein Stern irgendwo aufgegangen sein und die Weisen des Orients begeben sich dann nach Deutschland. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also ich finde halt, was, wenn die Merkel wirklich Eier haben würde, hätte sie gesagt, ja, hier AIDA, Schiff schicke ich dorthin und hole die Leute ab und wir tun die vorher prüfen und wir lassen keine über die Kack-Balkan-Route hier hochlaufen. Aber nee, das würde ja irgendwie proaktive Politik erfordern, wo man eine Katastrophe, eine humanitäre sehen kann, ein halbes Jahr bevor sie dann passiert. Aber ich meine, die UN kann das, die hat vorher darüber berichtet, aber die deutsche Bundesregierung nicht, die sagt dann einfach nur, kommt her, alle hierher. Läuft schon. Und dann ist man Nazis, Super-Nazi, wenn man das kritisiert, oder was? Also Gehirnkrebs, Alter. Intellektuelle Horror-Freak-Show. Und was dann da in Fett gedruckt drunter steht, macht die Sache halt noch um eine Dimension schlimmer, finde ich. Oft wird rassistische Hetze auch als Satire oder Humor getarnt. Da kriege ich einen ganz, ganz fiesen Nachgeschmack irgendwie von so einem. Da sehe ich echt schon wieder Braunhemden. Ja, ich fasse das mal alles zusammen, dieses ganze Ding. Glauben Sie uns, hören Sie auf die Experten, fragen Sie immer die Experten, wenn Sie wissen müssen, wie irgendwas eingesortiert werden muss und was man da tun muss und so. Zusammenhang. Zusammenhang, nichts, was sie ohne ihre Medienvertreter, Parteien oder die örtlichen Behörden herstellen sollten. Vorsicht, weißt du? Denken kann sehr schmerzhaft sein. Dieses ganze Ding hat mich ja dann auch angeschriftet, selber in einen Dialog mit dem Bundesministerium des Inneren zu treten. Meine erste Frage war halt mehr oder weniger, ob sie das unterschreiben würden, dass die da oben sagen uns nicht die Wahrheit, Hassrede ist. Das haben sie nicht beantwortet. Daraufhin habe ich es irgendwann mal CC an Don Alfonso geschickt und dann waren sie wie an der Schnur gezogen, irgendwie eine Minute später da und gefragt, welche Frage denn? Dann habe ich sie ihnen ein drittes Mal geschickt. Und dann kam die grandiose Antwort vom Bundesministerium des Inneren, ob das Hassrede sei mit den Lügenden da oben, das käme auf den Kontext an. Ja, gut, da war ich erstmal etwas perplex, dass sie mir so eine Talkshow-Antwort irgendwie dahin knallen wollen und habe danach gefragt, ja, wer bestimmt denn den Kontext? Ja, habe ich dazu Antwort bekommen, das tun die Gesprächsteilnehmer. Unglaublich, ja. Oder? Ich habe danach gefragt, ob ich noch mit dem BMI spreche, weil ich das Gefühl habe, das läuft auf Denunziation und Netzwarte hinaus, so im Sinne von Blockwarte. Ne? Am Ministerium für Toleranz. Ich habe dann angefangen, sie mit ganz klaren Fragen zu bombardieren. Also was ist bombardieren? Ich habe vielleicht so 5 Fragen gestellt. Frauen sind biologisch oft schwächer als Männer. Ist das Hate Speech? Frauen können XY schlechter als Männer. Ist das Hate Speech? Die meisten der Flüchtlinge oder der Einwanderer, die hierher kommen, haben einen niedrigeren Bildungsgrad als die Deutschen. Ist das Hate Speech? Weiße, alte, heterosexuelle Männer zerstören die Welt. Ist das Hate Speech? Ich habe auf keine von diesen konkreten Fragen eine Antwort bekommen. Ja? Auf keine einzige. Und also das so viel ist, zur Informationspolitik des Bundesministeriums. Lächerlich. Das ist halt das Ding mit der Zensur. Wo fängst du denn an? Was ist denn richtig gewollt verboten oder nicht? Also weißt du, diese ganze Hate Speech Debatte, du willst damit eigentlich nur Zensur einführen und Zensur geht immer nach hinten los, weil du immer, weil es logisch nicht kongruent ist, weil du immer einen Teil hast, was einfach keinen Sinn ergibt und du siehst es da ganz genau. Also, auch so grandios, dass sie es hinbekommen bei so Bevölkerungsbefragungen wie dem Brexit, wird immer erzählt, oh, das ist zwar vielleicht ganz gut, aber das kann ganz schrecklich missbraucht werden und nach hinten losgehen, dann sagst du, wie jetzt? Ja, überleg dir mal einen Systemwechsel und so, aber dass diese Sachen hier, das ist eine Einladung nach einem Systemwechsel, ne? Die Leute platt zu machen, die kritisch sind, weil dann hast du nämlich schon musst du nur die letzten Jahre der Hate Speech Datei von dir von Laser Uschi holen und dann kannst du die Leute einfach einsammeln gehen. Aber das wird dann nicht, da übertreibst du doch. Das ist so, wo soll denn hier jetzt auf einmal ein Systemchange herkommen? Ja, arschgeil. Ist halt geil, so muss das sein. Meinungsfreiheit, also. Und der Anzeigevordruck, ja stimmt, den hatte ich nur der verdrängt. Oh, der Nutzer der Internetplattform Facebook, welcher unter dem Namen XYZ auftritt. Leck mich am Arsch. Das ist echt nicht normal. Haben Sie jemals unter dem Account XYZ auf Facebook oder Twitter Hassbotschaften veröffentlicht? Dann sprechen Sie jetzt oder wir bringen Sie für immer zum Schweigen. Anzeigevordruck. Ja, ja, Mann. So ich meine, das kommt von der Kahane, das muss man auch nochmal sagen, das kann man gar nicht oft genug sagen. Es gibt viele Medien, die es für erwiesen anhalten, dass diese Frau dem MFS zugetragen hat in der DDR. Es gibt viele Medien, die behaupten, sie sei sogar eine sehr gute Zuträgerin für das MFS gewesen. Ich will mir da kein Urteil anmaßen, aber allein das reicht doch eigentlich schon, um... Ey, da ist ein Anzeigevordruck drin, Leute. Ja, ihre Hoaxmap, die mögen sie gerne. Die hat ja jetzt auch irgendwie, hat zumindest vorgeschlagen von diesem Grimme Online-Preis, dass ja der, den die Witzurek auch mal gewonnen hat. Also auf diesem Level bewegt sich das. Aber hier mit XY Einzelfall oder wie dieses andere Ding da heißt, wo quasi die Nicht-Hoaxes stehen. Der Hate Speech der Polizei sozusagen. Ja. Das ist der Polizei das Verbieten, Hate Speech in die Welt zu setzen. Nein zum Heimseiten. Ja, wie wir hier lesen, nein bedeutet voll nicht recht nein. Ne? Extrem. Nein zum Heim bedeutet ja zum Heim. Oft von Rechtsextremen gesteuert, ey. Das ist so ein Wieselscheiß wieder auch. Was hat es in der so ein Dings zu suchen. Ja. Keine Ahnung. Menschen werden oft von Haien gefressen. Das bedeutet nichts. Ja. Das ist ein leerer Satz. Hasssprache, wenn die... Gegen die Haie. Weil, guck mal, die Haie, die machen ihren Mund auf und danach ist ein Mensch tot. Also, was will dir das noch mehr sagen, als wir müssen dringend was gegen Hasssprache unternehmen. Der Mädelbund Henriette Reker? Was? Ach du meine Güte. Pegida und darunter natürlich Pirinci, als wäre der da, weil er da mal aufgetreten ist und sie alle getriggert hat, ist er natürlich gleich, der ist ja praktisch ein Mitgründer gewesen. Definitiv. Also. Aber was ich traurig finde, da unten sind noch so neurechte Medien, da sind wir gar nicht aufgeführt. Müssen wir unseren Namen ändern. Blaue Narzisse. Cool, das klingt wie so ein Ja, das sind ja, irgendwelche Sachen mit 3 Followern oder so. Vorgebliche Patriotenseiten. Wie unterscheide ich denn vorgebliche Patriotenseiten von echten und Patriotenseiten? Das beginnt nicht mit wir und die argumentieren, weil das ist Hasssprache. Die echten Patrioten, die arbeiten bei der Antonio Amadeus Stiftung mit und tun die Hate Speech Datei erstellen. Das sind die wahren Patrioten. Weil In Zeiten politischer Ungewissheit muss man harte Entscheidungen treffen und manchmal ist Freiheit und Sicherheit nicht miteinander vereinbar. Deswegen müssen wir jetzt etwas gegen die Hate Speech machen. Wir müssen isolieren, schämen und aus der Gesellschaft ausschließen. Wir müssen diese Menschen anzeigen und wir müssen sie einkesseln. Wir müssen dafür sorgen, dass sich ihre geistige Brandstifterei nicht in die Masse der Gesellschaft... Du darfst nicht mehr bei denen kaufen. Du darfst auch nicht bei ihnen kaufen, weil diese Menschen, die können die breite Masse böse machen, weißt? Und dann haben wir hier wieder Nazi-Zeiten. Deswegen haben wir hier als die Guten, als die Elite, wir haben das einzigste Interpretationsrecht, die Deutungshoheit, und die dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Deswegen brauchen wir Hate-Speech-Gesetze, weißt du? Ohne Spaß, Alter. Machtfantasien von irgendwelchen linken Spinnern sind das. Dabei würde ich ja theoretisch selber von mir behaupten, dass ich Linker bin, aber sowas finde ich ekelhaft. Weil es einfach Richtung Stalin und Mao geht. Keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, Genosse Trotzki, sind Sie sicher, dass das gerade kein Hate Speech war? Ja, wortwörtlich, weißt du, keine Ahnung. Niemand hat die Absicht, den Hate Speech zu verbieten. Ja, und dass sie dann hier auch wieder so sich halt auch absichern mit so Sprüchen wie, auch kann es in Bezug auf Debatten und Flucht helfen, inhaltlich bei dem Thema Menschenrechten und Gleichwertigkeit zu bleiben, statt Nützlichkeitsdiskurse über gute und schlechte Migranten zu beginnen. Ja, also halt wieder nur so, man kann da nur in einer Sichtweise irgendwie rangehen an das ganze Thema, und zwar in der halt, die hier vorgeben. Also dafür Hopping. Und das wird dann halt gemacht, um dann halt davon abzulenken, von allem, was gut und richtig ist. Gute und schlechte Migranten, das heißt jemand, der beim IS 3 Jahre lang gekämpft hat und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gemacht hat, wenn der sagt, okay, wir wurden jetzt besiegt, ich will jetzt gerne als Flüchtling nach Deutschland, weil ich glaube, ich werde verfolgt, wenn mich die Leute hier wiedererkennen in meiner Region, weil ich Kriegsverbrechen begangen habe, dann werden die mir was antun und dann darf er hierher kommen. Weil man kann ja nicht zwischen guten und schlechten Migranten unterscheiden, oder was? Ja, das sowieso. Auch gut finde ich hier diese Webadresse hier, haben wir die Antonio-Stiftung/Hetze. Ich glaube, das like ich nachher mal bei Facebook. Sie, aber was ich gefährlich finde, ist, dass sie den Leuten Debunking empfehlen und Fakten. Das ist doch patriarchal, oder? Ja, außerdem, das ist ja auch Themenhopping hier, ne? Weil da, da werden viele verschiedene Themen auf einmal angesprochen. Also haben wir die Oatunde-Stiftung, die alten Hater hier. Das könnt ihr aber nicht machen, sowas. Heilstricke vermeiden. Kann Debunking bei falscher Anwendung auch das Gegenteil von dem bewirken, was ursprünglich geplant war. Also du meinst, die Daten beherrschen wirklich die Welt? Oh mein Gott! Hinzu kommt das Problem der geschlossenen Weltbilder. Ein Problem, was ihr definitiv nicht habt. Nee, ganz und gar nicht. Menschen, die Weltbild maßgeblich von menschenfeindlichen Ideologien bestimmt wird. Rassisten hier, Rassisten da, Rassisten dort. Gamer. Ja. Männer, weiße Männer. Also weiße Männer. Antifaschismus war in Deutschland noch nie so billig zu haben wie heute, ohne Spaß. Also es ist lächerlich, keine Ahnung. Wer stellt sich denn irgendwo hin und sagt, ich bin pro Hitler, keine Ahnung. Gibt's denn sowas? Ja, irgendwo. Klar gibt's so Deppen, aber... Aber in der Öffentlichkeit, wo dann nicht alle die Person angucken und keine Ahnung, das spüren lassen, dass das eine dumme Idee ist. Also... Ich die gehen auch schon alleine von den Leuten, mit denen sich da unterhalten, dass das so die allerdümmsten Idioten wären. Ne? Wenn auf falsche Informationen eingegangen werden sollte, sollte ihnen eine Warnung vorausgehen, dass es sich um falsche Informationen handelt. Dann gucke ich mal eben zu Beginn der Broschüre, ob da irgendwo eine Warnung ist. Ich glaube nicht. Das ist ein Vorwort. Das ist ja nicht mal eine Triggerwarnung. Das macht mich jetzt aber schon irgendwie nervös. Oh, hier, das ist doch schon eine gute Warnung hier, dass es sich dabei um falsche Informationen handelt. Wenn sie das Julia Schrammler unten größer und fett drucken würden. Und rot. Julia, die Beste. Was eine blöde. Man soll ja keinen Hate Speech absondern. Bildnachweise Screenshot Facebook ist auch sehr gut. Gedruckt da sind Envirotop Recycling 100% Altpapier. Nur von männlichen Bäumen. Ja, ihr Hater, so nicht. Wisst ihr. Ohne Spaß, löscht euch. Bist du mit? Ja. Literatur. Ja, wir entschuldigen uns an dieser Stelle auch für den niedrigen Shitpost-Content, aber ihr wisst, wie das ist. Wenn der Robab und der Old Gamer nicht da sind. Ich guck mal eben, ob das hier dieser Kram war hier von der Leser-Uschi. Das kann gut sein. Das hieß so ähnlich. Oh. Liebe BenutzerInnen. Bald gibt's auch FrauInnen. Ohne Spaß. Ich werde Innenausstatter, da kann ich die ganze Zeit mit Mädels rumhängen. Was? Sexy. Oh. Ach so, was ist eine andere Broschüre von denen? Ist auch geil, ne? Immer auf die eigene Scheiße zu verlinken. Ja, Netz gegen Nazis hängt doch auch, glaube ich, organisatorisch an Amadeo und Antonio dran. Das ist super glaubwürdig auch. Mhm. 100 Pro. Auf jeden Fall kann man da nicht mehr von wir und die reden, weil es ja nur wir gibt. Warum soll ich? Ich langsam verstehe ich, wie das funktioniert. Unterstützen Sie Initiativen für Willkommenskultur? Was hat das mit Hetze gegen Flüchtlinge? Heißt das, wenn ich nicht gegen Flüchtlinge hetze, muss ich automatisch auch Willkommenskultur unterstützen, oder was? Nein, wenn du in der Willkommenskultur nicht aktiv beteiligt bist, bist du pro Hitler. Und deswegen wächst mir auch dieses Bärtchen hier. Jetzt, ja. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert. Oh, und die neuen deutschen Medienmacher kriegen noch einen Shoutout. Das ist doch schön. Genau, die sind eine der über 1000 unterstützten Projekte. Das Glossar der neuen deutschen Opferhilfe. Das Glossar. Was haben die eigentlich mit Opferschutz und Opferhilfe zu tun? Ist das bei denen, ist das Opfer jetzt neuer deutscher Medienmacher zu sein oder was? Hm. Die sich für Jugendarbeit und Schule in anderen, vielen anderen Bereichen engagieren. Ach so, ja, okay, viele andere Bereiche. 1000 unterstützte Projekte. Ja, in Bereichen, die sinnvoll klingen und vielen anderen. Und unten natürlich nochmal das Tränendrüsen-Ding, warum völlig zusammenhanglos drunter geschmoddert über diesen Amadeo Antonio, in dessen Namen sie das ja alle tun, den keiner mehr fragen kann, wie er das findet, leider. Ja. Ja, und halt eben richtige Gewalt, ne? Das ist ja auch das, was so crazy an dieser ganzen Nummer hier ist. Damals war ich auch auf der Straße bei den ganzen Demonstrationen und so zu dem Thema, weil damals war das ja eine Epidemie. Und da war mir auch so, dass man was dagegen tun muss, weil da haben einfach da. Ja, aber einfach, gegen richtige Gewalt tun. Ja, eben, natürlich. Nicht gegen Mikroaggressionen. Ne? Also für Mikroaggressionen wirst du mich nicht auf die Straße kriegen. Mikroaggressionen erfordern eine Mikroreaktion. So eine kleine Fahne, wie sie in Cocktails oder so ist, kann man da benutzen. Ja. Also ein sehr leises Protestlied. Ich meine, mich wundert es auch immer so. Irgendwie, also vor ein paar Wochen war in Äthiopien, waren Proteste, da waren viele Demonstranten auf der Straße und es wurden halt unzählige Leute erschossen und danach gefoltert, also wirklich richtig gefoltert, dass auch manche Leute während der Folterung gestorben sind und irgendwie so, man vergisst ganz gern manchmal, wie gut man das eigentlich in den USA oder auch in Deutschland hat, dass man demonstrieren gehen kann und dass man ein Stück weit auch eigentlich fast alles vortragen kann auf der Straße, ohne dass man danach von einem Polizist wirklich gefoltert wird. Ich finde, da wäre ein guter Einhaktpunkt für die Sachen, die wir zur Riga hatten, wenn ich Chris' Programm nicht jetzt allzu sehr durcheinander bringe. Nö, ich habe das alles so mehr oder weniger durcheinander hier geöffnet. Ich muss nur gerade mal gucken. Naja, es war ja quasi das. Ja, was meine jetzt, was Hate Speech angeht, wollte ich vielleicht dieses hier nochmal kurz ansprechen. Ich habe das jetzt auch nur in Auszügen gelesen. Wir packen das dann nachher in die Quellen. Könnt ihr euch dann mal komplett durchlesen. Hier macht auf jeden Fall jemanden ein Plädoyer für Meinungs- und Redefreiheit, Grundpfeiler der Demokratie. Und was ich hieran so vor allen Dingen bemerkenswert finde, ist dieses komische Deutsche Institut für Jugend und Gesellschaft. Das scheint irgendwie so ein evangelikaler Verein hier irgendwie zu sein. Also dieser Typ, der das hier schreibt, ist irgendwie Sprecher der weltweiten evangelischen Allianz zum Thema Religionsfreiheit. Also jemand, mit dem ich wahrscheinlich normalerweise nicht mit vielen Punkten übereinstimme. Aber das, nein, was hier das war auch, ich weiß gar nicht genau, wie ich da drauf gekommen bin. Das war so wirklich so klick, klick, oh, das klingt interessant. Und ich muss sagen, ich war auch ein bisschen baff, als ich rausgefunden habe, dass das eine kirchliche Sache ist. Weil er sagt einen Haufen Sachen, die wir ähnlich sagen einfach. Ne? Ja, genau, das ist ja hier auch schon, das ist auf jeden Fall ganz gut eine gefährliche Verschiebung. Ja, ein Beispiel lässt eine gefährliche Verschiebung erkennen. Weg vom grundlegenden Recht auf freie Meinungsäußerung hin zu einem grundlegenden Recht, etwas nicht hören zu müssen. Mhm. Vom Redner zum Hörer. Vom Recht verbotenen Anstiftung zum Gewalt, zum Verbieten all dessen, was von jemandem als ich fühle mich beleidigt, gekränkt oder verletzt empfunden werden kann. Vom objektiven zum subjektiven Kriterien und Gesetzen. Und das gerade halt eben zu hören von religiösen Leuten, die ja teilweise auch auf so Sachen pochen wie irgendwelche Blasphemiegesetze oder so, oder dass man Religion nicht beleidigen darf und dann auch teilweise dann auch die Christen, die Muslime in Schutz nehmen und so. Das macht der hier auf jeden Fall nicht. Ich denke mal, er ist auch irgendwie freikirchlich oder so. Ich glaube nicht, dass es irgendwie von der EKD oder so ist, sonst würde da wahrscheinlich auch eine dicke Deutschlandfahne hier irgendwo kleben und irgendwelche so nach dem Motto, wir sind hier die Offiziellen. Nee, aber es ist einfach mal aus einer anderen Perspektive ein sehr nüchterner Artikel eigentlich und ja, kann ich nur empfehlen zu lesen, kommt in die Beschreibung. Genau. Und das war ja hier Riga, ne? Genau. Da Riga Straße hatten wir jetzt in den letzten Wochen schon öfter, da war diese Räumung von dem Untergeschoss, um Flüchtlinge daran unterzubringen in Berlin. Das ist mit 2 Wochen Krawall im Endeffekt beantwortet worden. Es haben immer wieder Autos gebrannt in Berlin, auch wenn das nicht in den Medien groß an die Glocke gehängt wurde. Es wurden zum Beispiel auch gezielt Autos von Polizisten rausgesucht und angezündet, Familienkutschen, so ein richtig schöner, irgendwie so ein ja, Mehrsitzer-Familienbusschen. Was ich finde das so lächerlich, diese Auseinandersetzung, diese... Besorgte Linke. Ja, aber sie tun alle so revolutionär und dann zünden sie einem einfachen Polizisten sein Auto an. Was seid ihr denn für... Das ist so diese Feigheit von diesen ganzen Aktivisten heute. Nicht, dass ich frühere Aktivisten besser finde, aber die haben sich dann vielleicht wenigstens noch was getraut. Ne? Aber hier nachts hingehen und einem Polizisten einfach das Auto anzünden, das ist, ja... Das seht ihr wahrscheinlich jetzt da in der Riga als Guerillakrieg, ich sehe es als Kindergarten. Es ist auch Kindergarten. Also es ist halt, wenn du wirklich von irgendwie einem militaristischen Polizeistaat daher laberst und dann nachts Autos anzündest, das ist halt einfach irgendwo peinlich. Also ich habe in Tunesien auch schon Demonstrationen gesehen und da ging es ein bisschen anders, wenn du so ein bisschen einen autoritäreren Staat hast. Also, da kommen so ganz andere Sachen bei rum. Und nicht so mit den Leuten reden und nett sein und alles und so. Und wenn ich die Sachen sehe, die heute passieren und das mit der Startbahn vergleiche, ist das auch eine ganz andere Geschichte. Also, das ist auch heute, wenn ich sowas auf Periscope sehe, oder meine letzte Demo ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, das war während der Krise. 2009 oder so, dass ich das letzte Mal auf einer Demo war. Und da war es eigentlich extrem gechillt. Ich war so ein bisschen so, nicht mal der schwarze Block, außer einen Oscar auszubuhen, haben sie nicht viel gemacht. Da war ich ein bisschen baff, dass das so familiär war. Früher war das nicht so. Aber der Witz ist ja, diese Riga-Leute haben jetzt halt Forderungen aufgestellt diese Woche an den Innensenator Henkel von Berlin. Und im Endeffekt laufen diese Forderungen darauf hinaus, also du gibst uns alles wieder, legitimierst unseren Status und wir machen weiter, was wir wollen, dann hören wir auch auf, Autos anzuzünden. Das ist gut. Ich bin ganz froh, dass der Henkel damit ziemlich deutlichen Worten darauf geantwortet hat und gesagt hat, mit Terroristen verhandeln wir nicht so ungefähr. Ja. und auch endlich mal diesen Satz, ich stelle mir für eine Sekunde vor, es gäbe in unserer Stadt eine Straße, in der militante Rechte unsere Polizisten von Dächern mit Steinen angreifen würden. Eine Straße, in der die Polizei nicht erwünscht ist, offen angefeindet und attackiert wird. Ich stelle mir vor, Rechtsextreme würden in unserer Stadt auf Polizeieinsätze mit stadtweitem Terror in der Nacht reagieren. Diese Situation wäre unerträglich. Niemand würde auf die Idee kommen, mit solchen Extremisten zu verhandeln, eine Deeskalation einzufordern, ihnen vielleicht sogar Immobilien anzubieten. Punkt aus Ende. Ja. Und ich meine, ich kann auch verstehen, dass die besetzten Häuser, dass sie auch ein Stück weit symbolischen Charakter haben. Was ich aber nicht verstehen kann, ist, wenn die Häuser renoviert werden, damit man dort Flüchtlinge einquartieren kann, wie jemand, der sich links bezeichnet, danach öffentlich auf die Straße kackt, wortwörtlich, und sich einfach nur zum Deppen und lächerlich macht. Ein richtiger Linke würde sagen, ja, gut, schön, dann kann ein Flüchtling da drin wohnen, dann suche ich mir was anderes. Also ich kann verstehen, dass natürlich auch der Staat diese Projekte damit auch beenden möchte, dass sie sagen, dass Flüchtlinge reinkommen. Aber ein ordentlicher Linker würde mit einem Lächeln sagen, ja, war lang und schön und gut genug, aber wir gehen jetzt. Wir suchen uns was anderes. Und wir besetzen ein anderes Haus. Aber das, was die da machen, ist einfach nur destruktiv und lächerlich. Das ist Kern, besorgte Linke. Anders kannst du es nicht nennen. Also es ist lächerlich. Also gestern war ja dann der vorläufige Höhepunkt der ganzen Scheiße und ich habe gerade gesehen, es gibt jetzt auch schon eine Reaktion von Henkel wohl. Gestern Abend war ja dann eine Demo angesagt zu diesem Projekt da in der Riga und die Polizei ist wohl schon vorher mit 1800 Leuten da aufgezogen. Das muss man sich schon mal vor Augen führen, wie viele Polizisten das sind. Und 3500 Demonstranten, manche sprechen von 1500, manche von 3000, manche von 3500, keine Ahnung. Und wenn ich dann höre Slogans wie Bullen, Schweine, raus aus der Riga, Beamten wurden bepöbelt, mit Flaschen und Steinen massiv attackiert und Henkel verurteilt das, rücksichtslose Krawalle, Brandanschläge in der Nacht. Und Henkel sagt halt, die Krawalle und die Brandanschläge zeigen deutlich, mit wem wir es zu tun haben, mit Gewalttätern gibt es nichts zu diskutieren, auf jeden Fall scheint da eine harte Linie weiterhin zu fahren und das finde ich auch gut so. Es geht halt auch nicht, keine Ahnung, es ist einfach lächerlich. Besorgte Linke, keine Ahnung. Es gibt sogar eine Reaktion wohl auf Indie Media von den autonomen Gruppen zu diesem Verhandlungsvorschlag von eher linkeren Politikern, ich glaube hier Lauer, Müller, keine Ahnung, wer das jetzt genau ist. Niemand von uns wird mit VertreterInnen des Staates verhandeln. Wenn Politiker den Innensenator jetzt auffordern, mit Linksextremen Gespräche zu führen, gibt es dafür keine Grundlage. Oh Mann. Ja. Das ist einfach geil. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, da sollen Flüchtlinge reinkommen. Deswegen zündet ihr wochenlang Autos an. Weil Flüchtlinge bei euch einziehen sollen. Nein, das ist ja, ich meine, das ist ja auch so, da ist ja die Diskussion auch nicht ganz ehrlich. Das sind ja nicht nur die Flüchtlinge, sondern die merken ja einfach auch, dass das Umfeld, das ist Friedrichshain, das wird nicht mehr lange funktionieren. Weil alles außenrum ist inzwischen teuer und voller Familien. Früher oder später müssen die gehen. Ja? Ja, das stimmt auch. Und ich glaube, die versuchen da einfach jetzt das Beste für sich rauszuschlagen. Irgendwie. Dass sie dann was kriegen, was vielleicht ein bisschen wieder in einem ärmeren Bezirk liegt, wo sie ihr Ding weiterfahren können. Weil das da wird früher oder später ein Investor kommen, der das Stück Land haben will. Das ist Gold wert. Ja, dann reißt man das ab und stellt ein doppelt so hohes Ding mit Wohnungen hin. Weil Wohnungen findet man ja in Berlin nur ganz schwer. Lernen wir ja jetzt schon die ganze Woche mit Laser-Uschi, die verzweifelt versucht und Don Alonso kippt dafür die Häme über sie aus. Wieso, was hat er gesagt? Wie war denn das? Ich habe retweetet dieses tolle, oh, ich kenne Martha, und die hat einen ganz tollen Kommentar für die Washington Post abgegeben zum Fall Nein heißt Nein. so ein Tweet von Laser Ocean oben drüber, oh, Herzchen von Martha dir. Und ich habe es irgendwie rumgeschickt, irgendwie Netzwerk, Clique und so weiter. Und Don Alfonso hat dann geantwortet, irgendwie, das hilft dir jetzt auch nicht, eine Wohnung zu finden. Haare, Haare. Also, da ist die Schadenfreude groß. Ich glaube auch immer, der hat ja auch einen persönlichen Blog. Und da hat er letztens einen Eintrag über jemanden geschrieben, dessen Namen er nicht genannt hat. Aber wenn ich mir das jetzt so alles zusammenreime, ist der Eintrag, ich muss den nochmal lesen. Das ist ja, glaube ich, über Laser-Uschi. Ja, und hier der Artikel, den du jetzt gerade aufhast, das ist halt auch nochmal, das war vor der Demo, das war hier diese Geschichte genau mit den keine Polizei, keine Brandanschläge. Das hatte ich ja vorhin schon zusammengefasst im Endeffekt. Ja. So viel dazu. Ich meine, rechtsfreie Räume mitten in Deutschland. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, das war ja so ein kleiner Schmunzler die Woche über. 9-jährige US-Reporterin schließt Vertrag über 4 Detektivgeschichten, war die Überschrift. Und ja, zum einen diese Vermischung von irgendwie, sie wäre eine Reporterin, die über irgendwas geschrieben hat und irgendwie so einen Preis auch gewonnen hat, glaube ich, hier war das ja irgendwie. Und jetzt lassen sie da irgendwelche fiktiven Geschichten schreiben. Also, ja, sie ist wirklich eine richtige Journalistin, wenn sie sich jetzt hier schon irgendwelche Sachen ausdenken darf. Fand ich ganz... Ja, aber ich meine, also, sorry, Detektivgeschichten von einer 9-Jährigen, was soll denn da rauskommen? Also, jetzt mal ganz frech. Ja, also, mir geht's auch mehr um dieses Reporterin, weil die hier irgendwie... Ja, schon, klar, das ganze Ding, aber trotzdem, ich finde, ich weiß nicht, ob Krimis so der beste, also, ob Kinder überhaupt spannende Krimis schreiben können, weil die wissen ja noch nicht so viel über Menschen, ne? Also mit 9 habe ich Menschen nicht so weit geschaut, dass ich einen spannenden Krimi hätte schreiben können. Ja, die kann das. Die ist eine Frau. Willst du etwa sagen, sie könnte das nicht schaffen? Sie könnte nicht alles schaffen, was sie will? Sexist. Hey, wahrscheinlich hat sie schon alle 5 Freunde und Hanni und Nanni gelesen, hat sie genug Versatzstücke. Ach, das Drecksding. Verdammt. Ja. Das hatte ich ganz vergessen. Ja, da braucht man uns auch nicht lange mit aufhalten. Es ist von der Taz, es ist Bullshit und es ist von Michael Gruber und die Themen sind Feminismus, Games, virtuell, Sexismus und Südkorea. Ich würde gerne wissen, was das E-Game-Genre ist. Ja. Ob er einfach zu doof war, um E-Sports zu schreiben oder... Stimmt, ja. Auch wieder lustig hier dran ist, dass hier halt dieser Begriff Player wieder auftaucht. Das ist irgendwie... Weiterhin dieser schöne Begriff, den sie unterjubeln wollen, statt Gamer. Das ist ja schon eine Weile irgendwie im Gange. Und niemand interessiert sich dafür, den es angeht. Ja, es geht halt um, das ist die übliche Mischung, aus halt dieser Geschichte von der koreanischen Overwatch-Spielerin und die ist wegen Cheating angezeigt worden und dann hat sie gar nicht gecheatet. Darauf haben die Beschuldiger aufgehört, Overwatch zu spielen. Wahnsinnig interessante Geschichte. Natürlich ist es gleich von den üblichen Verdächtigen aufgeblasen worden. Ich hätte nicht gedacht, dass die Taz, dass sie so in den Krümeln suchen, aber gut. Ja, und garniert ist das Ganze mit der üblichen Gamergate, obwohl der Name fällt nicht wirklich, aber es wird natürlich Anita Sarkeesian erwähnt und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, da ist auch Haus den Hashtag irgendwo rausgehauen. Oder auch da ist Gamergate sogar, ja. Ja, also der übliche Driss. Auch geil. Der Fall von Anita Sarkeesian hatte vor 2 Jahren unter dem Hashtag Gamergate die Debatte um Sexismus in Computerspielen losgetreten. Nein. Ja, es ist so unterirdisches Niveau. Ja. Auf ihrem Blog Feminist Frequency präsentiert sie ihre Analysen. Was? Nee, die macht Videos. Die auch in aktuellen Spielen wenig einfallslos daherkommt. Leider sind die Beispiele von Sarkeesian großenteils nicht aktuelle Spiele, zumindest nicht großenteils. Ja, und noch nicht mal westliche Spiele unbedingt. Ne? Ja. Und logisch inkonkurrent. Auf jeden Fall ist der Artikel für den Arsch und die Taz ist noch ein Stück weiter ins Negativ gerutscht. Wer ist hier der Player? Yo, Player! Wer ist hier der Journalist? Nicht hier. Ich meine, Taz will halt echt Bildzeitungsniveau erklimmen. Ernsthaft. Das ist das tägliche Missy-Magazin. Ja. Also es war ja früher schon relativ schlecht. Ich habe da eine Zeit lang mal sogar mal ein Taz-Abo gehabt, was ich dann als Gamergate lief nicht mehr fortführen konnte, weil ich mich jeden Tag darüber aufgeregt habe und das Kackzeitung nur an die Wand klatschen wollte. Und ja, also spätestens seitdem sie sich jetzt die ja, welche von denen ist denn das nochmal? Nicht die Low House, sondern die andere. Es gibt ja so viele von denen auf jeden Fall. Die haben sich die auf jeden Fall als Chefredakteurin damit reingeholt. Also die haben wohl irgendwie so eine Dreifachspitze oder Doppelspitze oder so bei der Taz. Und ja, seitdem ist das halt eben das tägliche Missy-Magazin. Das muss man wirklich ganz klar so sagen. Also irgendwas, was da nicht durch die feministische Brille kommt, werdet ihr in dieser Zeitung nicht mehr lesen. Lass uns zu Margarete Stokowski bringen. Ja, genau. Ja, die dem einen Mal, wo ich Mitleid mit ihr habe. Probleme mit irgendwelchen Trollen, ja, das ist ja auch sicherlich doof, aber was ich halt so lustig fand, ist, wie heftig die hier die ganze Zeit, also zum einen hatte jemand irgendwie das hier irgendwo eingestellt und nette Polen drüber geschrieben. Und also jemand, der dieses Gesicht hier kennt und weiß, wer dazugehört, der wird zwar nette Polen, aber keine glaubwürdige, keinen glaubwürdigen Fake hinlegen. Ich glaube, das geht nicht. Das ist zu offensichtlich. Ja, aber die Tweets von dem Account, von, ich denke mal, das ist einer der diese ganzen Accounts, weil die sind gleichzeitig aufgetaucht und haben auch mir Tweets geschickt und die sind alle unterirdisch. Okay. Also ja. Ist alles Geschlechtsteil, Zeug, das ja nicht mal gut getrollt auf jeden Fall. Ich will das auch nicht gutheißen. Das Lustige daran ist halt eben nur, wie die dann hier also so meinen, so hier Twitter, warum macht ihr das denn nicht weg für uns? Wir sind doch so gute Freunde von euch. Und dann auch hier tralala, den Typen mir irgendwie angeschrieben und der schreibt dann hier so, was ist denn das für ein Ton, bitteschön? Und wird dann hier gleich irgendwie von allen möglichen Leuten so nach dem Motto, hier, weißt du noch nicht, mit wem du da redest? Das ist die große Master, die hat. Und dass sie sich dann ja auch noch beschwert hat, dass sie noch keine Verification hat. Ja. Der pure Narzissmus. Ich bin ja nur für meine Anliegen und für meine ehrenhaften Ziele hier, aber so ein blaues Händchen. Naja, also ich meine, als mich wollte sich jetzt noch keiner ausgeben. Ne? Wenn das einer probieren würde, dann würde ich mich auch eher freuen, wenn ich ein blaues Häkchen habe, weil dafür ist das ja eigentlich gut. Wo es auch lustig ist, dass sie es dem Milo dann weggenommen haben. Ja, ne? Weil der wird ja auch nicht geschützt sein vor irgendwelchen Fake-Accounts. Aber da können sie dann hinterher welche erstellen, das raustwittern und sagen, hier ist alles rassistisch, was der sagt. Das war wieder die Doppelmoral, die da mit reinspielt. Also halt irgendwelche Personen des öffentlichen Lebens, da macht das schon Sinn, ne? Dass sie dann irgendwie verifiziert werden und man da weiß, dass da wirklich die Person irgendwie dahinter steckt und sich da nicht irgendwie als die ausgibt oder so. Ah, guck mal, ein Mann mit Fedora hat es geliked, der Vorletzte. Aber ich meine, weißt du, wozu brauchst du denn Fake-Account? Ja, ich meine, guck mal, die musst du doch nur selber zitieren, um sie fertig zu machen, weißt du? Da brauchst du doch keinen Fake-Account dazu. Also, mein Feminismus ist ostdeutsch und die Medien sollten wieder mehr Haltung und Meinung an den Tag legen. Mein Journalismus ist ostdeutsch, um es kurz zusammenzufassen. Ja, das waren soweit die Links. Ich habe noch eine Sache hier, die ich diese Woche gelesen habe, wo hier in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung sich hier diese beiden Politiker, er ja von der CDU und er ja von der SPD, über die massive Hetze unterhalten, die ausgesetzt sind. Und ja, ist so ein bisschen, was man jetzt davon halten soll. Also die meinen hier, dass irgendwie irgendwelche Leute aus der Kommunalpolitik sich jetzt hier zurückziehen wollten, nicht so, aber wir haben in Niedersachsen am 11. September dieses Jahr Kommunalwahlen, weil sie irgendwie Angst haben, dass ihre Adresse irgendwie öffentlich ist oder so. Und dass angeblich auch die Leute sich bei den Infoständen die übelsten Sachen anhören müssen. Und da kann ich nur sagen, ich habe hier schon Infostände gemacht in Hannover. zuhauf, 2013 war das und ja, klar, da kommt dann schon mal einer vorbei, der irgendwie meint so, ja, soll ich dir mal sagen, wie man auf der Stelle schießen sollte und so ein Zeug. Das ist halt so, ne? Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich mehr geworden ist oder nicht. Das Schlimmste, was mir da passiert ist, dass mich einer richtig umgeschubst hat, ne? Also so viel nochmal zum Thema Hasssprache und so. Also wenn ich die Wahl habe zwischen mich schubst einer um und mir sagt einer, keine Ahnung, dass ich ein Arsch bin oder dass ich erschossen gehöre oder so, dann sind mir die Worte auch lieber als das, weil zum Glück ist mir da nichts Schlimmeres bei passiert, außer ich bin im Schreck davongekommen, aber es kann ja halt eben auch anders enden. Ne? Es gab ja einige Videos von AfD-Ständen, wo wirklich auch aggressiv drauf losgegangen worden ist, vermummt und mit dem erklärten Ziel, den Stand platt zu machen. Immer den Disclaimer, ich würde die AfD nie wählen, aber die müssen genauso Wahlwerbung machen können wie jeder andere. Und ein Wahlwerbestand angreifen ist für mich ein ziemlich schweres Verbrechen eigentlich. Ja, das ist ein Angriff auf die Demokratie, keine Ahnung. Ja. Genauso wie ja auch das Entfernen von Wahlplakaten nicht so geahndet wird, wie als würdest du ein Werbeplakat wegmachen, sondern es ist halt eine schwerere Tat, ja? Weil du halt die Meinungsbildung behinderst. Ja, auf jeden Fall sind diese beiden Leute ja auch wieder der Meinung, dass irgendwie alle möglichen Leute rechts sind und der eine hat irgendwie einen aus seiner Partei ausgeschlossen, weil der so rechts ist und er hat sich lange mit ihm unterhalten, aber schließlich oder rassistisch oder so. Das würde mich auch mal interessieren, was genau das Rassistische war, was der da irgendwie an Ansichten gehabt hat, ob die wirklich irgendwie oder ob das wieder nur so ein ich will keine Flüchtlinge haben oder der Islam will ich hier nicht haben oder sowas ist. Aber das weiß man ja leider wieder nicht, weil da sind die Leute wieder so wortkarg, dass man sich da wieder in die Lücke das einsetzen muss, was man gerade irgendwie meint, was... Ja, das ist wie mit dem Gesprächsteil, immer der Leser bestimmt in Zukunft, was in einem Artikel gesagt wird. Ja. War das nicht in dem Fall ein Familienvater, dessen Tochter von einem Flüchtling misshandelt worden ist und der deswegen mit dem Politiker reden wollte. Und man dann meinte, ja, angeblich und man weiß ja nicht und tralala. Ja, weiß man auch nicht. Aber irgendwie kann man das vielleicht schon noch verstehen, dass wenn du jemanden in der Familie hast, der Probleme in der Beziehung hatte, dass dann vielleicht auch Leute aus der Familie anders reagieren. Weißt du? Und eigentlich ist da jetzt auch mal die Basis gefordert, nach solchen Erfahrungen mal auf den Tisch zu hauen bei den Leuten nach oben. Ja? Weil die Mutti sitzt da und grinst sich einen im Kostümchen, weil den Dreck kriegen ja so Leute wie die beiden Herren hier ab. Auch wenn mir das Gespräch irgendwie so vorkommt, als würde sich Marie Antoinette und irgendwelche anderen Aristokraten darüber beschweren, dass der Pöbel in letzter Zeit doch vorlaut geworden ist. Ich erinnere nur noch mal an dieses Ding, wo sie Heiko Maas da ausgepfiffen haben, ne? Am 1. Mai. Und also, es wurde zwar darüber berichtet, dass das gewesen ist, aber wenn man sich die Videos anguckt, das sind ja einfach Teilnehmer dieser Kundgebung da gewesen, die da so lange ausgepfiffen haben, bis er in sein Auto eingestiegen ist. Also ganz ehrlich. Das hat er dann in einem anderen Zusammenhang dann auch so wiedergegeben, so nach dem Motto, so ja, und wenn Politiker hier irgendwie bedroht werden in diesem Gespräch, da reden sie auch über den Bundespräsidenten, dass er da irgendwo, das hätten sie ja noch nie erlebt, dass ein Bundespräsident da irgendwie so angegangen wird, wie da letztens, wo sie ihn da auch ausgepfiffen haben. Nach dem Zitat, wo er gesagt hat, die Eliten sind nicht das Problem ist das Volk, wundert sich ein Politiker, wenn er ausgepfiffen wird. Also sorry. Ja, sollten sie doch Kuchen essen. Ja, also keine Ahnung. Also Demokratie, ich weiß nicht, die Eliten, das passt so, scheiß Volk, was soll man damit machen? Und dann wundert sich ein Politiker, dass die Stimmung gegen ihn dann hochkocht. Ernsthaft. Vor allem auch die Umfragen zeigen ja, dass die Willkommenskultur Luft immer dünner wird. Ja? Und Mutti bewegt sich keinen Millimeter da oben in Berlin. Und klar, sind arme Schweine, die Frontsoldaten, aber das ist schon immer so gewesen im Krieg. Ohne Spaß. Auf jeden Fall finde ich das gut, dass er hier sagt, das Thema soziale Gerechtigkeit, dem Identitäts- und Markenkern unserer Partei. Wisst ihr Bescheid, worum es bei der SPD geht? Ja, ja. Echt? Ja, das ist halt, ich weiß nicht, desto öfters man das noch wiederholt, desto trauriger wird es eigentlich. Also wie gesagt, man bräuchte eine Partei, die wirklich die Armen mag. Man bräuchte eine Partei, die Deutschland mag. Und SPD und CDU wollen diese Sache. Du meinst sowas Nationales und gleichzeitig aber sozialistisch? Ja, Erststimme Die Linke, Zweitstimme AfD. Nein, aber ich meine nur, es ist... Ich habe ja auch schon letztes Mal oder vorletztes Mal wieder gesagt, wenn sich wenigstens der rechte und der linke Flügel dieser beiden Parteien, wenn die Sitze tauschen würden, wäre uns allen schon geholfen, weil dann wüssten wir, was wir zu erwarten haben. Von den einen Einschnitte ins Sozialsystem, von den anderen Bewahrung des Sozialsystems. Aber heute stimmst du egal für wen, und es sind immer Einschnitte und es ist immer irgendwie Politik, die nichts mehr mit dir zu tun hat. Ich meine, ich werde mir damit vielleicht nicht meist Freunde machen, aber ich finde die Reaktion auf die Flüchtlingswelle, die finde ich richtig. Ja, Flüchtlinge reinholen, aber nicht von der CDU. Also weißt du, keine Ahnung, nicht von der CDU und besser geplant. Es kann nicht sein, dass die CDU so eine Position hat, nach dem Motto, alle rein, hier, Deutschland verrecke, go for it. Das kann halt so nicht sein. Da bräuchtest du dann halt irgendwie eine linke Mehrheit im Bundestag, um das richtig zu machen. Ja, aber dafür nicht so. Stehe ich dann auf die Basis. Oh, die können das mit dem Deutschland verrecke nicht richtig. So, ihr gebt mir halt ihr, wir machen das. Nein, ich meine halt nur so, weißt du, Mutti tut ihre eigene Partei zugrunde richten mit der Politik, ruiniert den Konsens in Europa. Du musst halt, weißt du, du musst die Wiesengard starten, du musst Polen, du musst die anderen europäischen Länder vielleicht auch befragen, wenn du wichtige Entscheidungen politisch triffst. Und Merkel macht halt irgendwas, keine Ahnung, wofür die CDU steht, was weiß ich, Deutschland soll diktieren, wie man mit Flüchtlingen umgeht in Europa. Das geht halt so nicht. Da musst du irgendwie zu den anderen Staaten. Wenn du der Merkel zuhörst, dann merkst du aber, wo das herkommt. Ne? Weil sie halt eben irgendwie der Meinung ist, so humanitär, bla bla, Christentum und dieses ganze Zeug. Und deswegen können die ja auch die ganzen Schwierigkeiten auch nicht sehen mit der Religion und diesem Kram. Also die Linken sind zwar mittlerweile auch nicht besser, weil die haben sich ja auch von diesem ganzen Scheiß da einlullen lassen, dass halt eben der Islam irgendwie was ganz Besonderes ist. Und unterdrückt und so weiter. Islam hat von UNESCO ein Gutachten, einen Preis verliehen bekommen, dass der Islam die friedlichste Religion ist, die es gibt. Komisch, mir fallen da gleich mal nicht missionierende Religionen ein. Nein, keine Ahnung, es ist einfach nur eine Shitshow, von vorne bis hin. Ich weiß nicht. Vielleicht ist die Merkel einfach nur ein hochentwickelter Replikant, den die DDR von dem vielen Geld, was wir ihr gegeben haben, gebaut hatten. Die ist nur dazu da, uns hier die kapitalistische Weltordnung zu Fall zu bringen. Ja, hier, Fourth Generation Warfare, damit der Westen endlich niederbricht. Endlich hier die Arbeiter aus allen Herren Ländern sich vereinigen können. Mhm. Weißt du? Und dann kommt Honecker aus dem Grab zurück. Weißt du, die UdSSR ist nur kollabiert, damit sie ganz, ganz, ganz arg viele U-Boote überall hinschicken können, die dann die Staaten ruinieren. Ah ja, die haben das durchgerechnet und haben gesagt, das ist die einzige Chance, die wir haben. Unsere Panzer rosten, die Raketen funktionieren nicht richtig, wir müssen den Merkel-Plan umsetzen. Ja. Es ist noch viel schlimmer als Nuklearkrieg, aber naja, wir haben halt die Kohle nicht für Nuklearkrieg. Es ist einfach nur ekelhaft, keine Ahnung. CDU, bitte setz das um, wofür du stehst, SPD bitte auch, da macht Politik auch wieder Sinn. Ich meine, weißt du, mit der Großen Koalition meinten auch viele Leute, das ist gefährlich für eine Demokratie. Das ist gefährlich für eine Demokratie, das sehen wir doch. Es passiert nichts außer Symbolpolitik. Der Gollum sitzt auf der schwarzen Null und verteidigt die gegen alles, als wäre das der Heilige Gral. Der dicke Siggi ist mal so, wie es gerade irgendwie den Umfragen für die SPD besser zusteht. Das ist alles total beliebig geworden. Das ist irgendwas. Ja, hier auch wieder, dann vermischen sie hier die Sachen, die sie eben noch erzählt haben, von Leuten an irgendwelchen Infoständen und so ein Kram, damit die digitale Kommunikation erleichtert unangenehme Wutausbrüche und ermutigt mit der Flut an verbalen Entgleisungen auch diejenigen, die ihren Frust bisher verschwiegen haben. Diese Entwicklung müssen wir wirklich ernst nehmen, ja. Ich verstehe auch nicht, wie das sei immer du selbst Generation, weißt du? Das haben die doch uns immer erzählt, die 68er und die Leute danach. Sei immer du selbst und du und bla. Aber wenn ich halt dann nicht so bin, dann bin ich ein Nazi und hasse euch alle oder was. Wenn ich dann mal nicht nach eurem Willen ich selbst bin oder wie. Ich meine, weißt du, ich bin pro Flüchtlinge, aber ich finde nicht, dass der Islam zu Deutschland gehört. Mhm. In welches Camp passe ich denn jetzt? Nationalsozialist oder was? Keine Ahnung. Also, weißt du, ich verstehe das einfach nicht. Das ist, die Politik, die geht einfach vor die Hunde und Merkel riskiert damit, auch die EU kaputt zu machen einfach. Also, weißt du? Ja, das wollen sie ja zum Beispiel auch nicht einsehen. Ne? Also, ich habe noch in keiner einzigen Zeitung gelesen, dass die Briten Probleme damit hatten, dass sie halt eben nicht möchten, dass wir den Leuten jetzt Pässe in die Hand drücken und die dann alle EU-Bürger werden. Da heißt es dann nur irgendwie von wegen so, ja, hier, wieso die Einwanderung und so. Das so kann viele man Leute kommen oder, gar nicht nach England im Moment. Das kann man unter fremdenfeindliche Ressentiments zusammenfassen, Chris. Ja, das auch. Aber keine extra Kategorien für. Das ist. Das ist echt idiotisch. Alles. Und das ist so verfahren. Und das, was beschließen Sie dann in Warschau? Irgendwie mehr NATO-Soldaten nach Polen. Was wollt ihr von mir, dass ich mir eine Knifte kaufe und mir den Kopf wegblase oder was? Wenn ihr macht alles jeden Tag düsterer da draußen. Merkt ihr das nicht, ihr Arschlöcher da oben? Ja, aber wir brauchen. Oh, Hate Speech, Entschuldigung. Nein, wir brauchen gemeinsames Feindbild und das sollten die Russen sein, weißt du? Und dann können wir Deutschland wieder vereinigen. So war, oder was? Ja, das war schon immer so. Ich meine, die Europäer sind immer in Russland eingefallen. Wird mal wieder Zeit. So verhalten sich unsere Politiker. Mhm. Ernsthaft. Wobei ich muss sagen, der Steinmeier, der hat in Foreign Affairs hat er einen Artikel geschrieben, wo er stark darauf eingegangen ist, dass Russland nicht ein Feindbild sein kann. Also da mit der Hetze gegenüber Russland ändert sich auch was. Also und aber Russland tut in Kaliningrad Atomraketen stationieren. Echt? Ja. Die sind alle so doof. Und ich wette mit dir, die Atomraketen von Kaliningrad kommen wieder weg, wenn wir nicht eine dauerhafte Rotation zur Grenze von Russland haben. Also, weil wir ja mal versprochen haben, dass wir keine Truppen mehr dort stationieren. Jetzt haben wir aber eine dauerhafte Rotation an Russlands Grenzen. Und da haben wir eigentlich mal zugestimmt, dass wir das auf keinen Fall mehr wollen. Ich frage mich echt, was will denn der potenzielle russische Aggressor? Ein nuklear verbranntes Europa? Ja. Was hat er davon? Will er da irgendwie... Ich verstehe es nicht. Was soll denn das Motiv sein? Land im Westen? Da bleibt doch nichts von über. Das ist doch alles völlig lächerlich. Ich meine, auch dieses 4.000 Soldaten oder 8.000 oder was? Wie groß muss der Nuklearsprengkopf sein? Ja, Vielleicht kannst du den zu Fuß dahin tragen. Der Witz ist halt, ein kleinerer Atomkrieg mit 50 Sprengköpfen hat so das Potenzial, eine Milliarde Menschen zu töten mit den Nachfolgen von den Atomkriegen. Ich wollte gerade sagen, dann doch die Folgen. Und du zerstörst ja auch Atomkraftwerke, du zerstörst Chemiefabriken, du zerstörst allen möglichen ekligen Dreck, der überhaupt nicht nach außen sollte. Also du kannst das Land danach vergessen. Und genauso ist die Aggression von der NATO gegenüber Russland. Ja, was willst du denn machen? In Moskau einmarschieren. Und dann zerfällt Moskau. Und dann hast du nicht überall Truppen. Und dann hast du die ganzen chemischen, biologischen Waffen, die Atomraketen, die Russland hat, die fallen dann, keine Ahnung. Russland hat schon mal Moskau geopfert, um den Leuten zu zeigen, den Mittelfinger zu zeigen. Und dann stelle ich mir vor, wie die NATO dann vor Moskau steht und sagt, so, jetzt dann machen wir halt das ganze Land. Ja, und dann überleg dir mal irgendwelche, keine Ahnung, ISIS-Leute aus Kasachstan, die da den Anschlag vor ein paar Wochen gemacht haben. Dann überleg dir mal die in der Militärbasis, die Biowaffen holen. Mal x100 halt auch. Ja? Also es wird so viele Partisanen geben, weil das ist ein stolzes Volk, das würde sich sowas nicht gefallen lassen. Und das wäre ein ewiges Afghanistan, 30 Kilometer hinter Moskau. Ja, unter der Bedingung, dass nirgendwo biologische Kampfstoffe Eurasien entvölkern. Mhm. Weißt du, die vielleicht noch nicht mal mehr bewusst freigesetzt werden, sondern einfach nur, ja, wir haben eine Chemiefabrik bombardiert, shit happens. Herr Präsident, die Raketen sind gestartet. Wer weiß, ob die da nicht einen glatzköpfigen Juri eingeschleust haben in Moskau. Ohne Spaß. Ja, es tut mir leid, dass ich jetzt so apokalyptisch war am Ende, aber im Moment schlägt mir das auch echt auf den privaten Magen wieder sehr, alles diese ganzen Entwicklungen, diese Meinungsfreiheit, Abbau, so klein der Schritt jetzt sein mag, aber ich bin ja auch nochmal gespannt, es soll ja ab 22. Juli dann noch diese Kampagne dazu geben von diesen neuen deutschen Medienmachern. Da grinsen sie sich ja jetzt schon alle in den Bart. Das wird das große Ding, wahrscheinlich so ähnlich wie die Rebel Jam von Zoe Quinn oder so. Mhm. Aber ja, da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen was hören. Oh, und kurz vor Schluss werden wir noch geentert. Hey! Hey, Doktor. What's up? Nichts. Sag mal irgendwas Fragwürdiges. Irgendwas Fragwürdiges. Bravo! Ja, du sagst halt, ich soll das sagen, dann sage ich das halt endlich auch, ne? Shitposting. Irgendwas Fragwürdiges. Oder eigentlich schon was gegen die Fotzen bei Gamespilot heute gesagt? Haben wir noch nicht. Wir haben Martin Luther gebasht, aber die Loser von Gamespilot noch nicht. Oh, verdammt. Also, ne, Mongos bei Gamespilot und die Leute, die diese Scheiße auch noch lesen, löscht euch alle aus dem Internet. So. Das waren jetzt noch meine zwei Worte zum Sonntag. Nur aus dem Internet löschen. Macht was gegen den Klimawandel. Verringert den CO2-Abdruck, den ihr verursacht. Genau, löscht euch. Aber komplett. Oder was? Selbstmordaufforderung. Also ich glaube, die sind bei Gamespilot alle so wie der Kim Jong-un. Die müssen gar nicht auf Toilette und so. Die sind perfekt. Ja. Die sollen auch mal 230 Jahre lang ein Spiel gespielt haben. So, Hashtag Anzeige ist raus, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Gamespilot, intellektuelle Horror-Freak-Show, ohne Spaß. Ja, Kinders, vielen lieben Dank für die ganzen Zuschauer, trotz Fußball und allem. Fußball geht ja jetzt auch gleich los. Ja. Wen, den es juckt. Ja. Du willst halt Ronaldo angucken, Robert. Erzähl mir doch nichts. Bin ich schwul oder was? Ja, widerlich. Alle still. Ja, jetzt Ruhe. Aber bar, Alter, nee. Ich finde, der war so. Auch wenn die uns rausgekickt haben, ne, würde ich mich ja eher darüber freuen, wenn die Franzosen die jetzt noch wegkloppen. Ah, du bist so wie Milo. Make France. Alter, dann sind wir jetzt aber sofort zurück. Die anderen Leute dann so als Daddy und so bezeichnen, das ist ja zu schwuchtelig. Ja, aber wir sagen doch auch Mama Merkel, weißt du? Mutti befiehl, ich folge dir. Ja, wenn du sowas als deine Mom haben willst, na, dann will ich gar nicht wissen, wie du aussiehst. Deine Mutter! So, das Niveau jetzt nochmal komplett angehoben, wie versprochen. Ah, weißt du, Ruber, deine aber Mom... Aber wenn ich oder halt Ultima entfehle, Klasse, ich hab, weißt du, deine Mom, die hat so wenig Klasse, dass sie ein kommunistisches Paradies und Utopia ist. So. Nicht schlecht. Meine Mami hat sich heute Abend für mich Wohnung angeguckt. Super. Meine Mami ist eine tolle Mami. Was sagst du über meine Mami? Weise Teil des Alltags. Und deshalb ist es so wichtig, ich habe die Frauen beschmutzt, Geschmack, den das Gesetz durch die Verschärfung, durch die Ausweisungsregelung bekommt. Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung aufnehmen. Die besorgte Frage, wie das denn jetzt ist mit der Beweisbarkeit. Aber da ist ganz klar, Beruhigung, der Grundsatz in dubio pro reo gilt weiterhin, der ist auch so. Meine Herren, ist es wirklich der Kern des Problems? Warte, ist jetzt von der Bundesratsbank der Berliner Justiz. Sie sehen, die Kölner Silvesterereignisse waren für uns nicht nötig. Vor allen Dingen wir Abgeordnete heute klar, dass das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, ob was verbal oder konkludent zum